die Ästhetisierung von sexueller Gewalt schon in dieser Szene ist massiv. Ja, absolut. Und damit eben auch sehr stark in Richtung Romantisierung, allein über die Ästhetisierung. Ich sehe die Romantisierung tatsächlich nicht. Flor, warum hast du mir einen Horrorfilm gegeben? Flor, was soll das? Hinterrücks einen Horrorfilm. Oh, ich könnte dich sowas von umbringen, Flor. Das gibt's ja nicht. Liebes Publikum, ich habe Johannes keinen Horrorfilm gegeben. Doch hast du. Johannes ist einfach zu sensibel. Das war zu viel für sein kleines Herz. Oh. Wir reden heute über Les Garçons Sauvages, beziehungsweise The Wild Boys von Bertrand Mandigo, ein französischer Film. Ja. Und veröffentlicht in Deutschland von dem, wir werden nicht dafür bezahlt, aber ich sag's immer wieder gerne, dem wirklich großartigen Label Bildstörung, die dafür sorgen, dass so exzentrische, gegen den Strich gebürstete, wirklich auch originelle und andersartige Filme im deutschen Sprachraum verfügbar werden. Deswegen heißen sie Bildstörung, weil wir verstört sind danach. Genau. Ich habe Johannes schon öfter Bildstörungsfilme gegeben. Manchmal habe ich es erwähnt, manchmal nicht. Und ja, ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Film gefunden von diesem Label, der Johannes gefallen hätte. Oh nein, wirklich? Ist das so krass? Das letzte, was wir hatten von Bildstörung, war The Painted Bird aus dem osteuropäischen Raum, dieser Kriegsfilm. Fuck. Oh, der war hart. Und Bildstörung nimmt sich halt wirklich gerne die Filme. Und zwar nicht nur aktuelle Filme, sondern auch ältere Filme, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind oder in Deutschland noch nie veröffentlicht wurden. Mhm. Und die machen wirklich wunderschöne DVD- oder Blu-ray-Boxen von diesen Filmen mit kleinen Broschüren, wo dann auch Interviews drin sind von den KünstlerInnen, die den Film gemacht haben, den entsprechenden, die wirklich gut aufbereitet sind. Ja. Und zum einen gehen die wirklich mit Liebe an die Filme ran. Man merkt, das ist sehr erlesen. Ja. Die haben Bock auf die Filme, die sie auswählen. Okay. Und dann haben sie natürlich ein Gespür für das Außergewöhnliche. Und zwar außergewöhnlich nicht im Sinne von traditionellem Arthouse-Kino, sondern nochmal auch so ein bisschen gegen den Strich von Arthouse-Kino gebürstet. Also exzentrische Filme, wilde Filme, Filme, die irgendwie wirklich anders sind. Ja, oder verstörend sind. Oder verstörend, ja, auch verstörend. Bildstörung hat auch ein Faible dafür, wirklich die Filme zu greifen, die auch als kontrovers wahrgenommen werden. Und ich glaube, wir haben heute wieder einen Film, den man sehr kontrovers wahrnehmen kann und über den man sehr viel streiten kann. Kannst du einmal kurz unser Konzept erklären, während ich hier Tee eingieße? Möchtest du Tee überhaupt? Oh ja, bitte, das wäre sehr nett. Dann würde ich dir Tee eingießen und du erklärst, warum zur Hölle ich mich überreden lasse, von dir solche Filme zu gucken. Ja, also, wir sind der Muss-man-sehen-Podcast und unser Konzept ist, dass wir uns gegenseitig Filme vorschlagen. Es gibt immer von einem in der jeweiligen Episode, in der jeweiligen Woche einen Filmvorschlag. Vorschlag, und der andere, das ist ein Euphemismus. Muss das ist den sehen. Das ist ja kein Vorschlag. Es steckt schon im Titel des Podcasts, den musst du jetzt sehen, ob du willst oder nicht. Aber auch so, Alter, den musst du sehen, der ist wirklich geil. Dieser Film wird deinen Horizont erweitern. Das ist letzten Endes das Ziel, den filmischen Horizont des anderen zu erweitern. Mhm. Und das fällt uns gar nicht so schwer, weil wir einfach einen total unterschiedlichen Filmgeschmack haben. Ja. Johannes kommt eher aus der Good Old Hollywood-Ecke, steht auf die großen Dramen und Tragikomödien der Vergangenheit, auf Musicals, auf neue Komödien und Feel-Good-Filme. Und die alten Stummfilme. Und die alten Stummfilme. Johannes ist ein großer Chaplin-Fanatic. Und Buster Keaton. Und was sonst noch alles da rumkreucht und fleucht. Ja. Während ich ganz gerne auch mal so die etwas exzentrischeren Filme rauskrame, auch gerne die Horrorfilme. Wir hatten letztes Jahr einen sehr, sehr zum Leid Johannes, einen mehrwöchigen Horrormarathon. Ja, das war der Monat November oder was war das? War das Oktober oder November? Sind wir auf Halloween zu oder von Halloween weg? Nein, wir waren mittendrin. Wir waren im Halloween-Monat. Wir waren einfach komplett im Oktober. Ja. Und ich mag es, wenn Filme auch manchmal ein bisschen kratzen, beißen, wehtun. Ja, ich weiß. Leider. Also wir werden sie jetzt viel über diesen Film reden müssen und warum der kratzt und beißt und warum es mir wehtut und dir nicht. Und das möchte ich wirklich wissen, Plor. Warum tut dir dieser Film nicht weh? Was ist los mit dir? Dieser Film tut an ganz vielen Stellen weh, aber dieser Film ist vor allem auch eine Groteske und ist einfach mal saukomisch, sauunterhaltsam und dazu wunderschön. Aber worum es sich genau handelt, das werde ich jetzt versuchen, kurz zu erklären. Also, irgendwo, im Nirgendwo, irgendwann, vielleicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Vielleicht überhaupt. Wenn überhaupt. Leben fünf reiche, verzogene Jungs, die versuchen, ihre Langeweile mit Exzess zu betäuben. Aus Begehren wird Raserei und die Bande begeht ein schreckliches Verbrechen. Sie werden verurteilt und sollen zur Resozialisierung mit einem bärtigen, ruppigen Kapitän auf See. Die Überfahrt soll sie zu neuen Menschen machen, so zumindest das Versprechen. Über die raue See bringt sie der Kapitän zu einer Insel der Lüste, bevölkert von, phallischen und vulvischen Pflanzen und zu einem Dr. Moreau in einem Frauenkörper, der aber im Gegensatz zum viktorianischen Vorbild nicht an der animalischen Seite des Menschen interessiert ist, sondern seiner femininen. Und so erleben die Jungs einen Sex- und vielleicht auch Gender-Swap, der sie in der Tat zu neuen Menschen macht. Oder auch nicht. The White Boys von Bertrand Mandigo aus dem Jahr 2017 ist so etwas wie Clockwork Orange of Aphrodisiaca oder Speed oder Meth oder Pilzen. Ein hitziger, sexuell aufgeladener Fiebertraum. Erzählt in Schwarz-Weiß mit grellen Farbintermezzi. Gewalttätig, stilisiert, queer und provokant. So als hätten Alejandro Jodorowsky, noch so ein Regisseur von Bildstörungen, den du nicht magst, Judith Butler und Charles Baudelaire einen hypersexuellen Bastard gezeugt. Die Jungs werden ausnahmslos von Frauen gespielt. Erleben irgendwann auch in der Handlung körperliche Transformationen und erleben das ganz ähnlich wie das Publikum, sowohl als Traum als auch als Albtraum. Sehr surreal, sehr romantisch, sehr brutal und aber auch sehr eskapistisch. Johannes, deine Skepsis gegenüber experimentellen, surreal, opulenten Filmen hast du in der Vergangenheit des Öfteren bewiesen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Vermengung von Sexualität und Gewalt in diesem Film für dich auch problematisch ist. Ja. Aber vielleicht steigen wir mal ganz soft ein und werfen einfach mal den Bechdel-Test gegen dieses Ding, gegen dieses Monstrum. Was? Der Bechdel-Test sagt einfach nur Error, Error, Card Compute. Ich komme nicht damit klar, was ist das? Unterhalten sich in diesem Film irgendwann zwei Frauen und reden sie über, nicht über andere Männer und haben sie ein eigenes Wollen oder haben sie eine eigene Agenda? Das fragt man sich sowieso bei manchen Figuren in diesem Film, aber das ist, ja, Nee, du hast schon ganz viel Zucker drin, ich habe dir schon Zucker reingetan. Zu spät, jetzt hast du sechs große Klunche da drin. Ich möchte es einmal fürs Publikum sagen, sechs große Klunche. Und damit bin ich perfekt präpariert für diese Diskussion. Johannes, was waren denn deine ersten Eindrücke von dem Film? Ach Gott, meine ersten Eindrücke von diesem Film waren die sexuelle Gewalt und das war auch der letzte Eindruck und damit frisst dieser Eindruck alles andere auf, was dieser Film hätte zu bieten haben können. Das haben wir ja oft. Ne? Das haben wir oft, wenn es Filme gibt, in denen sexuelle Gewalt dargestellt wird. Ja. Du tust dich extrem schwer damit. Also ja. Das ist einfach und ist auch total nachvollziehbar, weil Filme oft ganz falsch liegen, was die Darstellung von sexueller Gewalt betrifft. Das ist ein Problem vom alten Hollywood-Kino. Mhm. Das ist auch ein riesiges Problem vom traditionellen Arthouse-Kino. Das stimmt, und von allem dazwischen, dass sexuelle Gewalt oft romantisiert wird oder dass sogar einfach Romantik gezeigt wird, in der die sexuelle Gewalt mitschwingt, ohne dass es kritisch hinterfragt wird. Ja. Und du reagierst auf sowas krass sensibel. Ne? Du bist so, das reißt dich raus und das. Also ich muss dazu sagen, ich habe als Kind sexuelle Gewalt erlebt. Ja. Und auch im homosexuellen Kontext. Und deswegen gibt mir dieser Film andere Vibes als vielleicht anderen Zuschauern. Yeah. Ne? Also ich sehe das anders. Yeah. Ich hab jahrelang gute Therapie hinter mir und alles ist in Ordnung und ich komme damit klar. Also auch mit diesen Filmen. Aber ich habe tatsächlich einen anderen Zugang damit. Ne? Yeah. Das heißt, ihr da draußen, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, meine Meinung ist nicht unbedingt maßgebend, weil ich habe wirklich einen sehr anderen, besonderen Zugang dazu, glaube ich. Um das vielleicht dazu zu sagen, ich will Johannes nicht mit solchen Filmen drangsalieren. Nein, ist in Ordnung. Wir hatten dieses The Painted Bird Ding und da habe ich den Film vorgeschlagen, ohne ihn gesehen zu haben, weil ich den einfach auf meiner Watchlist hatte und auf dem Stapel liegen hatte und dann habe ich den Film geguckt, bevor Johannes ihn geguckt hat. Ja. Und wir hatten ihn halt geplant für die Woche drauf im Podcast und ich habe zu Johannes gesagt, ich mache das normalerweise eher nicht, aber in dem Fall erstmal so, ich hau dir jetzt mal eine Triggerwarnung hin und in dem Film kommt sexuelle Gewalt vor und es geht um Kindesmissbrauch und wir können total gerne einen anderen Film nehmen, nur dass du Bescheid weißt. Ja. Und du hattest da gesagt, so nee, ist okay, lass mal probieren. Ich finde... Also ist eine Frage der Selbstentschätzung, ne? Es gibt Leute, die da wirkt das retraumatisierend und dann ist es ein Problem. Aber ich habe das Gefühl, ich bin weit genug um der ganzen Sache irgendwie anders begegnen zu können und auch den Film als Film wahrnehmen zu können und nicht als persönliche Intrusion in meine Welt oder sowas. Ja. Also es ist sozusagen, ja, wie soll ich sagen, bei The Painted Bird war es tatsächlich so grenzwertig, weil der ganze Film nur Gewalt war. Ja. Dieser Film hier geht ein bisschen in die Richtung, muss ich sagen. Aber der hat natürlich noch mehr zu bieten als bei The Painted Bird. Obwohl der Vergleich vielleicht gar nicht so schlecht ist. Den bringst du jetzt an. Ich habe daran gar nicht gedacht. Aber Painted Bird hat auch diese Schwarz-Weiß-Bilder, die wirklich sehr schönen Schwarz-Weiß-Bilder teilweise, die aber von der Gewalt so überlagert werden, dass man damit nicht mehr viel anfangen kann. Und hier müssen wir ein ähnliches Gespräch führen teilweise. Ja. Es ist auf jeden Fall, also es ist nicht ähnlich wie The Painted Bird. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt eine Referenz ist, die dem Publikum viel sagt, weil The Painted Bird ist, glaube ich, kein populärer Film. Nein, nein, nein, nein, nein. Es ist, aber er ist, also um das, es ist kein realistischer Film. Es ist ein extrem stilisierter Film und der bedient sich sehr viel bei Bildsprache und bei Erzählhaltung, beim traditionellen surrealistischen Kino. Aber man kann trotzdem auch einmal eine Triggerwarnung vorausschicken. In diesem Film wird sexuelle Gewalt dargestellt. Ja, und nicht wenig. Nicht wenig. Und die sexuelle Gewalt, wie sie in dem Film dargestellt wird, wird sehr stilisiert dargestellt. Das heißt, man kann, also ich sehe auf jeden Fall den Kritikpunkt von jemandem, der sagt, dass das romantisiert ist. Ich glaube es nicht, aber ich kann das total sehen, dass man das sehen kann da drin. Ja. Aber es ist definitiv stilisiert. Also es ist die Art, wie mit sexueller Gewalt umgegangen wird, die ist, es ist nicht realistisch. Und es ist weder aus der Täterperspektive noch aus der Opferperspektive realistisch. Und ja, dementsprechend hat es natürlich null Empathie und hat auch nicht diese klassische, hat auch nicht das, was man sich eigentlich heutzutage wünscht, dass wenn sowas dargestellt wird, diese kritische Haltung oder diese kritische Sezierung. Ja, Reflexionsebene. Die Reflexionsebene, sondern es visualisiert Gewalt und sexuelle Gewalt. Und womit ich es vergleichen würde, so rein auf der Bildebene, ist zum Beispiel sowas wie ein Gemälde von Hieronymus Bosch, ja, man sich anguckt, total, wo sehr viel Gewalttätig sehr krasse Sachen gezeigt werden, aber es ist alles in so einem hyperstilisierten Raum, dass du einfach, du siehst nicht den Menschen dahinter, der leidet, sondern du siehst einfach so was Opulentes, Üppiges, was irgendwie brutal und gleichzeitig sexuell ist und gleichzeitig auch irgendwie schön. Und jetzt kann mir jeder widersprechen, der auf sowas nicht steht, aber ja, ich mag sowas tatsächlich, dass auch diese in diesem ambivalenten Raum stattfindet, was tatsächlich diese Grenzen verwischt. Und das hat was Unmenschliches, definitiv. Und da kann man ganz viel moralisch kritisieren und ganz viel moralisch drauflegen. Und das werden wir auch gleich gerne machen. Ja, ja. Sollen wir uns einfach, weil es der Elephant in the Room ist, wollen wir uns mal angucken, was für Szenen wir hier von sexueller Gewalt haben? Ja, gerne. Und wie es abgebildet wird? Ich finde es gerade spannend, weil du gleich alles vorweggenommen hast, was ich natürlich irgendwie an Kritikpunkten habe, weil dir das natürlich irgendwie klar ist. Vielleicht auch, weil du in mein Dokument reingeschaut hast, bloß. Ich musste es. Mein Dokument in meine Notizen reingeschaut. Aber nicht mit Absicht. Ich musste den Text von einem älteren Film kopieren, der jetzt veröffentlicht wird. Und dann mache ich dieses Ding auf. Und da steht dann oben, und Johannes Recherche sieht so aus, der hat ein riesiges Textdokument, das heißt Filmnotizen ab 160 oder so. Ja. Und dann sind da alle Filme drin. Mhm. Und ich kopiere, wenn ich die Episode veröffentliche, kopiere ich die Texte von ihm immer bei uns ins Blog rein und in die Episode, damit das alles da steht. Das heißt, ich muss das Dokument aufmachen und ganz oben ist der neueste Film. Ja. Das war in dem Fall The Wild Boys. Und dann steht da fett gedruckt mit Ausrufezeichen, warum tust du mir das an? Überall sexuelle Gewalt. Das ist ja schrecklich. Warum ein Horrorfilm? Und dann was soll ich machen? Dann sehe ich den Shit halt. Nein, das ist wie wenn man irgendwo neben Leuten steht. Man kann auch das Gespräch einfach nicht mithören. Das geht, Flor. Ich kann es tatsächlich nicht. Ich kann es wirklich nicht. Und ich mach's, ich sag's nicht gerne, aber das fällt mir super schwer. Ich bin gespannt, wie viel du noch vorwegnehmen wirst von dem Text, den ich so geschrieben habe. Da wird sich nämlich zeigen, wie tief du reingelesen hast bei mir. Okay, also lass uns da mal reingehen, weil die sexuelle Gewalt, wir kommen auch noch zu positiven Sachen, weil der Film hat sehr viele schöne Sachen zu bieten, vornehmlich auf der visuellen Ebene. Aber wenn du es schon nach vorne holst, sexuelle Gewalt und welche Szenen haben wir da? Und das fängt ja sehr, sehr, sehr früh an. Und macht den Einstieg in den Film schon so ein bisschen schwer. Ja. Ne? Weil wir am Anfang diese fünf Jungs haben, die da ihre Lehrerin einmal sexuellen Missbrauch einfach betreiben und die dann einfach stirbt auch, weil das Pferd davon rennt. Aber was für eine absurde Szene ist das, ne? Sie schnallen, also wir sehen keine Vergewaltigung, wir sehen eine Vergewaltigung. Natürlich. Wir sehen eine ganz merkwürdige Art von Vergewaltigung. Sie schnallen die nackte Lehrerin auf das Pferd und packen dann ihre Schwänze raus und masturbieren. Die wir auch volle Kanne sehen übrigens, wer das nicht sehen möchte. Es gibt sehr viele Schwänze in diesem Film zu sehen und es gibt sehr viel anderes zu sehen, was wie Schwänze aussieht. Dieser Film hat sehr viel Penis. Darf ich kurz dazu sagen, dass diese Schwänze nicht aussehen, als wären sie an 16- bis 20-jährigen Menschen dran, sondern eher an 50-jährigen Menschen dran. Absolut. Und ich glaube, das ist Absicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig für, also ich weiß, wir haben es ja schon gesagt, also zum einen können sie es gar nicht, weil es sind Frauen, die Jungs spielen. Keine von diesen Darstellerinnen hat einen Penis. Ist dir das klar gewesen von Anfang an? Ja. Ja, ne? Weil der Film damit... Der fängt ja damit an, auch irgendwie mehr oder weniger mit der einen, mit Tanguy. Und mit den Brüsten. Da fängt das schon so an, das Thema, und dann sieht man das sofort durch, oder? Also natürlich durch die Masken am Anfang noch nicht, aber dann ja. Ich wusste es, als ich den Film gestartet habe, weil es einfach das ist, womit der Film, was der Film auch in seiner Erzählung nach draußen drin hat. Ah, okay. Du siehst hier einen Film, wo die wilden Jungs dargestellt werden und die werden alle von Frauen gespielt. Ach so, okay. Das ist einfach das, was Bildstörung dann auch macht. Ne? Mm. Das okay. ist was Besonderes an diesem Film und es geht um Genderfluidität und so weiter. Okay. Also das ist ein Grund, aber ich glaube, es ist tatsächlich auch, das ist ein ganz wesentliches Thema in diesem Film, die Hypermaskulinität. Ja, ich sehe diese Vergewaltigung am Anfang ist vor allem eine Farce. Wie die Jungs da stehen, es ist natürlich so ein bisschen Clockwork Orange, also sehr stark. Ja, ja. Und sich dann einen runterholen. Mhm. Und in Clockwork Orange, übrigens, da gibt es ja auch diese Vergewaltigungsszene, wo er auch einen künstlichen Penis in der Hand hat, wo Alex mit diesem Kunstwerk, so ein riesiger Porzellan-Dildo, der bei der Frau in der Wohnung steht, dann auf sie einschlägt. Mhm. Und das wirkt hier auch so, obwohl es echte Penisse sein sollen, aber es sind Prothesen. Mhm. Und dann haben sie die Frau auf das Pferd geschnallt, masturbieren und das Pferd reitet mit der Frau in den Abgrund. Mhm. Und es wechselt so von Horror zu, und das ist halt wirklich, das ist erstmal schwer zu schlucken, zu einer fast schon schönen Szene, wie wir, und einer der ersten Farbeinsprengsel, wenn nicht sogar der erste, wo sie auf das Pferd gebunden ist und in Zeitlupe an den masturbierenden Jungs vorbeigetragen wird in diesen Abgrund und dann auch ihren Körper noch ausbreitet. Also die Ästhetisierung von sexueller Gewalt schon in dieser Szene ist massiv. Ja, absolut. Und damit eben auch sehr stark in Richtung Romantisierung, allein über die Ästhetisierung. Und das ist ein bisschen das Ding, was sich durch den Film für mich dann durchträgt und wovon ich auch echt nicht loskomme, den ganzen Film über nicht. Ich sehe die Romantisierung tatsächlich nicht. Ich sehe in dieser Szene vor allem das Groteske. Ich sehe vor allem die Referenz auf Clockwork Orange. Und dann sehe ich ein Bild von hypermännlicher Grausamkeit. Ja, ja. Die Sache ist die, dass natürlich die Ästhetik dieses Films, wir müssen mal drauf eingehen, es ist schwarz-weiß und es ist teilweise sehr weich gezeichnet. Das sind alles Mittel einer Zeit, in der so romantische Komödien der 50er, 40er, vielleicht sogar noch ein bisschen früher gedreht wurden, die alle eine Romantisierung solcher Szenen vornehmen. Das heißt, du bedienst dich einer Ästhetik, die beladen ist mit so etwas, ne? Also du kannst es nicht einfach so abschütteln und sagen, jetzt mache ich mal was ganz anderes. Du musst damit rechnen, dass die Leute erstmal mit diesem Rucksack auf dem Rücken in diesen Film gehen und diese sehr weich gezeichneten Bilder sehen und diese sehr romantische Lichtsetzung und dann erstmal, naja, Romantik darin sehen, ne? Es ist Super 16, es ist analog gedreht. Ja. Bertrand Mandigo sagt auch, er ist totaler Fan von analog und er mag das auch. Ich finde es auch Effekte total toll, analog, muss ich zu sagen, machen. Ne? Er benutzt in diesem Film bitte sehr viele Special Effects, die nicht digital sind, ne? Sehr viel mit Blenden und sehr viel mit Doppelbelichtung und wo Rückprojektion, wo Gesichter gezeigt werden, die in das Bild reingebracht werden, wo wirklich mit traditionellen filmischen Mitteln gearbeitet wird. Was grandios gut funktioniert, ne? Also darauf müssen wir aber später nochmal eingehen. Und die Aspect Ratio ist halt auch 1.66:1, sprich traditionelles Kino, bevor... Lass uns mal bei der sexuellen Gewalt bleiben. Das machen wir alles. Da muss ich nämlich auch noch was zu sagen. Aber das du hast jetzt aufgemacht, dass es diese historische Kategorie gibt. Der Film ist ästhetisch nicht an traditionellen Hollywood-Filmen interessiert, nicht an traditionellen Hollywood-Filmen orientiert, an diesen die Komödien. Die Techniken sind die gleiche. Ja, aber da guckt er eher so ins Arthouse des 20. Jahrhunderts. Ne? Da ist er eher so bei den Surrealisten, also Buñuel zum Beispiel. Ist so, ja, stimmt, natürlich. Die Ästhetik und auch gerade genau auch dieses Arbeiten mit den Trickeffekten um Sachen ineinander, was er auch am Anfang macht. Wir können das ruhig sagen, weil am Anfang blendet er ja auch die Jungs ein und dann hat er die Frau auf dem Pferd und dann wird es mal farbig. Das ist das, was man in so Filmen findet wie Chien Andalou. In großen surrealen Stummfilmen. Aber Buñuel hat nicht die Linse mit Vaseline vollgekleistert und das hat dieser Film schon irgendwie. Du findest den wirklich so weich gezogen. Ja, ganz vielen Stellen total. Und auch im Hintergrund diese glitzernden, als ich weiß gar nicht genau, wie der Effekt in diesem Fall heißt, das ist ja kein Anamorphic, sondern das sind diese Sterne, die entstehen in der Unschärfe, wenn mal ein Lichtblitz irgendwo ist. Reverse Lens Flare. Ja, weiß nicht genau. Nee, es ist ein Unschärfe-Effekt, der durch eine bestimmte Kamera, eine bestimmte Linse eigentlich entsteht. Und das ist sehr Romantik 50er. Ja, ich finde, es wird halt ein bisschen aufgebrochen, weil der Film sich zur Dunkelheit traut. Ja. Also was wir bei diesen weich gezeichneten Filmen viel haben, ist ja, dass eigentlich alles so auch sehr matt ist. Dass, wenn du einen Schwarz-Weiß-Film von aus dieser Zeit, jetzt muss ich an diese Soft-Erotik-Filme Zeit denken. Ja, genau. An, das auch. Hamilton, war das Hamilton? Nee, wie heißt der Typ nochmal? Es gibt einen Regisseur, ich weiß nicht, wie er heißt, der so ganz, ganz schreckliche Soft-Erotik-Filme gemacht hat mit Minderjährigen in den 70ern. Wenn du siehst, das sind Filme, die trauen sich nicht was Schwarzes, Dunkles drin zu haben, sondern da ist alles, da ist der Kontrast auch komplett runtergefahren. Ja, ja, ja. Und hier hast du ja wirklich diese harten schwarzen Töne. Auch du hast sehr kräftiges Schwarz und sehr helles Weiß. Ja, und sehr, sehr große Flächen auch teilweise schwarz. Ja. Die wirklich, ich finde das auch ein absolutes Qualitätsmerkmal des Films, ne? Von der Bildsprache her auch. Das kontrastiert natürlich auch. Und ich glaube, das ist, um wieder zu dem Thema sexuelle Gewalt zurückzukommen, das ist das, was wir in dieser Szene haben. Und was wir noch stärker in anderen Szenen haben, dass die sexuelle Gewalt, die gezeigt wird, die auch immer so eine Stilisierung hat, immer mit absurdem kontrastiert wird. Und hier ist es vor allem diese riesigen Schwänze der Jungs. Ne? Und dieses komplette, also keine Ahnung, was sie gegessen haben, aber so viel Kamm. Ich nicht. Nein. Auf gar keinen Fall. Also das ist eine Duschladung. Ja, und es ist auch nicht Porno-Ästhetik, weil es ist auch mehr, als man in Pornos sieht. Es ist komplett drüber. Ich weiß nicht, was für Pornos du guckst. Jetzt musst du mir erzählen. Es gibt ja eine komplette Kategorie dafür. Ja, ich weiß. Es gibt und es ist auch, und genau, und das ist vielleicht tatsächlich eine Referenz, die hier aufgemacht wird. Es ist Cumshot, ne? Ja. Und zwar offensichtlich finden es viele Männer extrem sexy, wenn gezeigt wird, wie eine Frau sehr viel Sperma abkriegt. Ich will da nicht hin, Flo. That's the reality. Lass uns einmal abbiegen. Das ist aber tatsächlich wichtig in dem Fall, weil das wird hier so absurd dargestellt. Deswegen, was ja wirklich was ganz oft das Problem ist bei der Romantisierung von sexueller Gewalt, ist, dass sie nicht nur romantisiert, sondern vor allem erotisiert wird. Vergewaltigungen werden gezeigt, damit Männer es geil finden. Dieser Male Gaze auch bis ins klassische Hollywood, wo die Frau sagt, nein, der Mann doch. Ja. It's cold outside, baby. Und dann am Schluss gibt sie sich hin. Aber ich glaube, dass die Romantisierung nicht zu unterschätzen ist. Die ist 50-50, gleichbedeutend da, weil die Romantisierung dafür sorgt, dass das eine Komponente bekommt, die Männer moralisch vertreten können. Das ist wichtig. Auf jeden Fall. Aber auch, dass es auch wirklich diese Männerfantasie erfüllt, dass ein Mann das geil findet, ne? Ja, dass ein Mann, und dass ein Mann sich vorstellt, oh, ich krieg die Frau jetzt rum. Das ist dieses Rape-Culture-Ding einfach. Und das ist total schrecklich. Und das finden wir meiner Meinung nach viel schlimmer in Hollywood-Filmen als in Arthouse-Filmen. Ja. Ich sehe es hier nicht, weil hier komplett, also in dieser Szene, und ich finde, dieser Film hat später auch erotische Szenen, ich finde, es gibt krass erotische Szenen in diesem Film, aber in dieser Szene ist es so absurd und so grotesk, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand sexy findet. Nein, also sexy kann ich es auch nicht finden, auf gar keinen Fall. Und das ist auch nicht, weiß nicht, mit dem Publikum muss man auch nicht unbedingt rechnen, die dann auf dieses Pferd aufspringen. Pun intended. Aber darum geht's nicht. Es geht sozusagen mir eher darum, dass der Unterton so unangenehm wird, weil eben diese Ästhetik der romantischen 50er, 40er, 30er Jahre Filme benutzt wird und das Ganze so von Licht durchflutet und also gerade am Anfang eben, da sind die Schwarztöne auch noch nicht so da. Nein, diese Anfangsszene ist sehr hell. Und sehr, sehr romantisches Licht gesetzt und so, dass mir das eben wirklich zusätzlich noch unangenehmer wird, das anzuschauen. Was vielleicht auch ja ein legit Ziel sein kann, ne? Als Filmemacher. Du sagst, okay, ich gehe jetzt all in und will so richtig auf allen Ebenen unangenehmes Gefühl dabei hervorrufen. Das ist okay. Das Problem ist bloß, dass mich das halt den ganzen Film über nicht loslässt, weil das einfach immer so weitergeht. Und ich warte auf den Moment, wo ich einmal einen Gegenentwurf, eine Gegenthese bekomme und die bekomme ich nicht. Und das ist echt ein Problem für mich. Ich glaube, wir finden die Gegenthese. Also ich habe die Gegenthese in diesem Film gefunden. Okay, das freut mich. Das musst du mir noch verkaufen, aber... Aber ja, natürlich. Was wir hier sehen, ist... Das Wilde, das Animalische, das Atavistische. Mhm. Ne? Wir haben hier auch, sie sagen ja auch, wir sind wilde Jungs und dann haben sie diesen Trevor, diesen merkwürdigen Totenkopf, der dann auch eingeblendet wird mit den Kristallen, der so eine Art Gott ist, den sie anbeten. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen es nicht ganz genau. Irgendwas zwischen Dämon und Gott, der auf jeden Fall ihre düstere animalische Seite hervorkehrt. Sie sagen, Trevor hat uns dazu gebracht. Ja. Wir können nichts dafür. Und da wird natürlich mit diesem Motiv gespielt, dass es die dunkle Seite des Menschen, vor allem des Mannes. Hm. Und es wird halt in dieser absurden, übersteigerten Szene gezeigt. Ich verstehe total, was du meinst. Ich sehe das auch. Ne? Hm. Also klar, natürlich, das ist krass. Das Thema ist hier sexuelle Gewalt. Und das Thema ist nicht sexuelle Gewalt aus der Opferperspektive. Das Thema ist auch nicht sexuelle Gewalt aus der Täterperspektive, sondern tatsächlich irgendwie fast so universell. Ja, was du vorhin gesagt hast, dass es ein kleines bisschen empathielos daherkommt, weil es eben keine echte Perspektive gibt. Es ist keine moralische Abbildung. Obwohl, wenn es irgendeine Form von Perspektive gibt, dann ist es schon eher die Täterperspektive, weil wir den ganzen Film über nur Täter sehen. Also jede Figur, die wir präsentiert bekommen, ist Täter. Ja. Es gibt einfach nichts anderes. Jede Figur in diesem Film hat irgendwie eine gewisse Grausamkeit, aber, und ich finde, das wird auch immer wieder in kleinen Sequenzen gezeigt, auch eine gewisse Zärtlichkeit. Wir kommen darauf zu sprechen, wir versuchen sie zu finden. Ich finde, es gibt diese zärtlichen Szenen. Ich finde, es gibt diese wirklich schönen und romantischen Szenen. Ja, vielleicht gibt es die, aber ich kann den nicht mehr genießen. Also ich bin mir bis dahin so fertig mit den Nerven, dass ich überhaupt gar keine Chance habe, mich da reinzubegeben in sowas Romantisches. Weil ich habe die ganze Zeit Angst, dass es gleich wieder losgeht mit dem Terror. Ja. Keine Zeit, mich auszuruhen und irgendwie in Romantik zu schwelgen. Kannst du voll vergessen. Wir haben eine zweite Szene von radikaler sexueller Gewalt. Ja. Und zwar sehr weit fortgeschritten in der Handlung, wenn einer der Jungs seinen Penis verliert, ins Meer fällt und weggespült wird. Ja. Und er geht zum Strand zurück und der andere sieht ihn und sagt so, oh, Moment, was ist denn mit dir passiert? Du bist ja ein Mädchen geworden. Oh, das macht mich scharf und fällt dann über ihn her. Lass uns das feiern, in Anführungsstrichen. Und schreckliche Szene. Und danach, kurz danach, wo der andere dann auch seinen Penis verliert, steigen die zusammen, stehen die auf, gehen den Strand entlang und unterhalten sich, als wäre nichts gewesen. Yeah. Ich find's so krass, wie detached kann man sein, um das so zu inszenieren. Ich finde, auch in dieser Szene gibt es diese groteske Kontrastierung und die vor allem dadurch, dass dann der Junge, der vergewaltigt, als nächstes seinen Penis verliert. Und ich habe diese Szene zum Beispiel, also ich fand, ja natürlich, das ist auch eine Szene, die wehtut, aber ich fand nicht, dass der Regisseur bei der Inszenierung detached wirkt, einfach weil sie so albtraumhaft inszeniert ist. Wir haben diese enervierende Musik, dieses fast so kreischige, düstere. Ja, die läuft ja den ganzen Film über. Und dann ist das ist der Moment, wo ich denke, ja, wenn du sagst, warum hast du mir einen Horrorfilm gegeben, das ist eine Horrorszene. Ja, definitiv. Und die wird aber auch zur Horrorfilmszene, weil der Horror nicht aufhört, weil der Typ nicht, es gibt keinen Moment der Katharsis. Du hast keinen Moment danach, in dem der eine einmal richtig hart in die Fresse haut und sagt, Alter, runter von mir, sondern die gehen dann halt gemeinsam plaudernd den Strand entlang. Du hast keine Auflösung. Du kannst nicht irgendwann sagen, okay, jetzt habe ich mal von der Spannung einen Moment, wo sich das auflöst, weil ihm fällt sein fucking Penis ab. Ja, ist das nicht genug? Nein, das ist nicht genug. Überhaupt nicht. Gar nicht. Und dann steht er da und hat diesen Penis in der Hand und versucht ihn irgendwie wieder an seinen Körper dran zu halten und guckt total irritiert. Übrigens auch tolle Penisprothesen. Das ist so dämlich. Nichts Realistisches. Und davor haben wir auch diese absurde Szene, wo der andere den Penis verliert. Der dann so plutsch weggespült wird. Ja. Aber ich kann nicht lachen, muss ich sagen. Ich kann echt nicht lachen in der Szene. Obwohl rein technisch und wenn man sich so erinnert, hat alle Ingredienzien eines Witzes, aber es funktioniert überhaupt nicht beim Gucken. Ich finde, das ist so eine groteske, absurde Szene. Ich finde, es ist genug Katharsis, wenn der Vergewaltiger seinen Penis verliert. Nein, überhaupt nicht. Und wenn er dann seinen Penis begraben muss und sagt, okay, und natürlich auch, wenn er dann irgendwie ablässt und dann der andere nochmal sagen kann, naja, jetzt eröffnet sich eine neue Perspektive für dich, wa? Ja, und das sagt er so, aber der Film ist nicht da gut darin, das auch zu liefern, diese Perspektive. Das müssen ne? wir gleich machen, was Perspektive und was Geschlecht betrifft, was dieser Film zu Geschlecht zu sagen hat. Ja, das ist nur ein großes weiteres Thema. Aber das wäre die zweite sexuelle Gewaltszene. Ja, viel mehr natürlich, viel, viel mehr. Ich hätte noch als große Szene und auch die wieder kontrastiert, wenn Tanguy am Strand liegt, was wir ja ganz am Anfang sehen und diese Matrosen sich auf ihn stürzen und sehen, oh, da liegt eine bewusstlose zum Frau Beispiel. Und dann anfangen an ihm rumzutatschen, dann ziehen sie irgendwann die Hose runter und dann haben wir diesen Kontrast, dann sehen sie den Penis und es ist so ein sehr merkwürdiger Moment. Also da finde ich auch wieder, wird dieses Brutale mit Groteskem aufgelöst, einfach weil die Matrosen dann auch weitermachen, aber gleichzeitig nicht genau wissen, wie sie weitermachen sollen. Also es ist eine sehr merkwürdige Szene. Okay. Du sagst sehr viel, gibt ja so wahnsinnig viele kleinere Szenen, die alle aufgeladen mit sexueller Gewalt sind. Also wenn dieser Captain das erste Mal kommt und hat dieses Mädchen dabei, das da singt, oder ist das ein Junge, ich weiß nicht, die sagen am Anfang Junge. Es ist ein Junge. Also es ist auch gespielt von einer Frau. Ja, ja. Aber sie sagen, es ist ein Junge. Sie sagen, es ist ein Junge. Und er definiert sich auch selbst noch als Junge, offensichtlich. Okay. Singt da dieses Lied und wenn er das erste Mal mit den Jungs zusammen da in dieser Pagode ist, das ist voll sexualisierte Gewalt. Krass, die da kommt. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch, das ist noch nicht mal die kleinste Szene, sondern es ist ja auch noch schon eine der größeren Sachen. Wobei die relativ wenig stilisiert wird, ne, im Gegensatz zu den anderen. Also das ist tatsächlich so eine Szene, wo einfach sehr realistisch diese Rohheit der Jungs gezeigt wird. Ja. Und wenn sie ihn dann zwingen, den Stiefel zu lecken und nochmal, und das ist einfach Clockwork Orange. Ne? In Clockwork Orange gibt es ja auch diese Szene, wo der geläuterte Alex, der durch diesen schrecklichen Prozess gegangen ist, der gar keine Gewalt mehr ausüben kann, und dann auch zu irgendwas Schrecklichem gezwungen wird und er kann sich nicht dagegen wehren, einfach weil er komplett umgepolt wurde, weil er komplett Gehirn gewaschen wurde. Ja. Und ich glaube, da gibt es, wenn ich mich richtig erinnere, auch so eine Stiefel-Leck-Szene, dass er das einfach machen muss. Mhm, ja, es kann sein. Und wird hier ein bisschen anders dargestellt, weil der sagt, das ist ein Teil davon, das ist ein Zeichen dafür, dass ich zivilisiert bin. Ich bin kein Hund, sondern ich leck jetzt deinen Stiefel, weil, seht ihr, ich bin ein anderer Mensch. Und der Kapitän hat davor noch aufgezählt, naja, dieser Junge hatte das gemacht und das gemacht und das gemacht, während der Junge mit einer wunderschönen Stimme dieses Lied singt. Und genau dieser Kontrast, finde ich auf jeden Fall interessant. Also auf diese Figur müssen wir auf jeden Fall am Ende nochmal zurückkommen, weil ja diese Figur tatsächlich als Beispiel dafür dient, was mit jemandem passiert, der erfolgreich zur Insel und wieder zurückgekommen ist. Oder? Das ist? Aber dazu kommen wir gleich. Da kommen wir noch zu. Zur Frage, wie sehr die Verweiblichung, die irgendwann während des Films stattfindet, die zu neuen Menschen macht oder zu anderen Menschen macht und inwiefern nicht, da müssen wir auf jeden Fall noch dazu kommen. Ja. Vor allem, wenn wir uns die Figur Severin betrachten, die meiner Meinung nach eine total spannende Figur in dem Film ist. Aber schauen wir uns doch mal die Jungs an jetzt, wo wir schon so... Weitere sexuelle Gewalt. Du willst noch mehr sexuelle Gewalt? Alter, hau raus, alle paar Minuten. Hallo? Dann weiter, bitte. Der Captain, volle Kanne. Absolut, ja. In jeder Minute eigentlich. Und also allein, wie er sie da anbindet und immer wieder sexuelle Untertöne in seinem Reden hat. Und dann, wie er den einen Jungen neben sich da in seinem Kabuff auf dem Schiff hat. Ja. Oh, du guckst doch drauf und so. Und der eine Ochsenzunge haben sie genommen für den Penis des Kapitäns, der komplett tätowiert ist mit diversen Geschichten von, was er angeblich alles erlebt hat. Und Severin sagt nach, und er erzählt dann, und dann hat mir da eine Frau in den Schwanz reingebissen. Das kannst du da noch sehen. Und dann Severin erzählt das, glaube ich, später. Da erfahren wir, dass der Kapitän wahrscheinlich doch Jungfrau ist und dass der sich ganz viel ausgedacht hat. Aber ja, der Kapitän, der wirklich so ein typischer grauer Seebär ist, ist hypermaskulin. Ja. Der ist krass männlich und ich glaube, und das ist ganz spannend, wie mit der Figur des Kapitäns umgegangen wird. Da wird, glaube ich, später ganz viel aufgelöst, dadurch, dass erklärt wird, dass der Kapitän halt auch auf der Insel war und dass der Kapitän ja auch was mitgenommen hatte. Der Kapitän hat eine schwarze Brust, hat eine weibliche Brust, also er hat auch weibliche Merkmale in seinem Körper. Auf jeden Fall ist in dem Moment, wo das passiert mit dem Kapitän, für mich dieser Film wie der seltsame Onkel, den man in manchen Familien findet, der dem noch zu jungen Sohn der Familie ein bisschen zu viel, also nicht nur ein bisschen, sondern eindeutig viel zu viel über sein Sexleben erzählt und darüber, was es alles gibt und wie toll das alles ist und eine 50-50 Chance besteht, dass er nach am Ende seinen Dödel rausholt. So ist der also, Kapitän, aber es ist doch nicht der Film, das ist der Kapitän. Ist doch, in dem Moment ist das für mich der Film, weil aber ich denke, oh, um Gottes Willen, ich habe da nicht nachgefragt, ich will das alles nicht sehen, aber das liegt natürlich daran, dass du mir den Film gegeben hast und ich ihn sehen musste und nicht, weil ich mir den Film ausgesucht habe. Aber wenn ich mir ausgesucht hätte, wäre er vielleicht noch ein bisschen anders geworden. Aber der Film identifiziert sich doch nicht mit dem Kapitän, sondern schaut drauf und der Film... ist bloß meine Abwehrreaktion in dem Moment, wo ich den Film sehe, weil ich denke, um Gottes Willen, was machst du da mit mir? Ich will das alles nicht sehen, ich will das alles nicht wissen. Und dann hat er der Film stellt ja den Kapitän als Verkörperung von so einer sehr archetypischen stereotypischen Männlichkeit da, ne? Der die ganze Zeit diese Geschichten hat, der die ganze Zeit diese Machtspielchen fährt und der für den Macht vor allem bedeutet, körperliche Macht auszuüben, dass er die Jungs fesselt, dass er die Jungs physisch angreift die ganze Zeit, dass er die ganze Zeit übergriffig und gewalttätig ist. Und ich habe so den Kapitän vor allem als eine Karikatur von einem spezifischen Männlichkeitsbild wahrgenommen. Mhm. Ist die einzige Figur in dem Film, die auch physiognomisch diese Männlichkeitsklischees erfüllt. Ja, ja. Weil wir haben, sonst haben wir halt vor allem diese Jungs, die von Frauen gespielt werden und die auch von Anfang an sehr androgyn sind. Sehr androgyn sind, genau. Ja, ja. Und der Kapitän ist aber halt wirklich mal, oh, wir haben hier einen Bär und wir haben hier einen Kerl und mit Bart. Mhm. Und der verkörpert, ja, das ist eine Karikatur. Also ich hoffe, es gibt keine Männer mehr da draußen. Es gibt noch Männer, die so sind. Es gibt noch Männer da draußen, die so sind. Aber dadurch, ja, natürlich wird der Kapitän so dargestellt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Film in irgendeiner Weise sagt, ja, und das ist übrigens, das ist Männlichkeit, das ist gut, top. Nein, das sagt der Film nicht. Vor allem, weil das später halt wirklich aufgelöst wird, wenn wir so ein bisschen mehr über diesen Kapitän erfahren, der auch auf dieser Insel war und der auch seinen eigenen Gender-Trouble hat und nicht genau weiß, wo er steht und was er ist und will. Was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass dieser Film mit einer brachialen Gewalt daherkommt in seiner Erzählung und in dem, was er einem alles zumutet, nachdem ich nicht gefragt habe sozusagen. Ich habe ihn natürlich danach gefragt, weil ich den Film angemacht habe. Okay, Pech gehabt, jetzt lebt damit. Aber es ist sozusagen in dem Moment so, dass das... Sorry Onkel, dass ich gefragt habe. Ich wollte eigentlich nur wissen, wann du glaubst, dass es gut ist, das erste Mal zu haben. Warum erzählst du mir den ganzen Schmuss? So ungefähr ist das in dem Moment. So. Fair enough. Aber das ist ein Film, der nicht an Kinder gerichtet ist, sondern auch nicht an Jugendliche. Nein, das ist ein Film für erwachsene Menschen. Ah, okay. Okay, weiter. Der ganze Film steckt immer wieder von, ab jetzt auch an so mikroaggressiven sexuellen Inhalten. Die Jungs sind wahnsinnig aggressiv miteinander. Untereinander, ja. Und mit ihm und sexuell aggressiv. Und es gibt nicht ein einziges Mal eine Sexnote in diesem Film, die irgendwie romantisch konnotiert wäre. Was ist mit dieser Szene am Strand? Die Jungs haben den Kapitän besiegt, haben ihn getötet und landen zum zweiten Mal auf der Insel. Einer fehlt, Hubert, weil der mittlerweile bei Severin ist. Ja. Und die Jungs sind am Strand und sagen so, ja, wir haben es geschafft, wir sind frei, und dann feiern sie. Ja. Und dann gibt es eine Gruppensex-Szene, wo sie sich betrinken und nicht übereinander herfallen, sondern aber zärtlich, unglaublich zärtlich, finde ich, in diesem Moment. Und es gibt vielleicht nur im Kontrast, aber wenn ich nur diese Szene sehen würde, würde ich auch immer noch sagen, oh, die sind aber ganz schön. Vor allem aber auch, weil der Film sagt, dass die Insel das mit ihnen macht und dass die Insel, also ist ja im Off-Text, ist das ja alles drin, ne? Mhm. Die Insel sorgt dafür, dass die erotisiert werden und dass das irgendwie den sexuellen Schub gibt und so. Und das hat für mich nichts Romantisches. Es gibt einfach keine Romantik in diesem Film, sorry, selbst in dieser Szene nicht. Ich finde, in dieser Szene gibt es diese absolute Romantik, weil es die Auflösung von Macht ist. Sex ist auch ganz viel in diesem Film mit Macht verknüpft. Ja. Und alle denken an Macht und es geht immer darum, das Gegenüber irgendwie zu unterdrücken. Mhm. Und in dieser Szene passiert das gar nicht. In dieser Szene lösen sie sich auf in so einer Art Gruppenrausch. Ich fand, das war eine unglaublich romantische Szene und auch eine unglaublich erotische Szene. Ich finde diese Szene fantastisch. Ich finde die ganz großartig platziert und sie kommt extrem unerwartet. Also, und sie kommt aber auch total schlüssig und logisch. Also, dass ich darüber nachdenken musste, zeigt ja schon, dass die Szene ein bisschen raussticht. Aber ich habe halt darüber nachgedacht und bin zu einem anderen Schluss gekommen, muss ich sagen. Dann sind diese Federn, die rumfliegen. Ja, ja, ja. Und es ist süß. Und es ist Farbe und wir haben diese Musik, diese schrille 80er Jahre, whatever, irgendwo zwischen Pop und Oper. Ja. Ich finde es eine ganz großartige Szene. Ich saß da mit heruntergeklappter Kinnlade und dachte, boah, ist das schön. Aber es ist auch vielleicht ein bisschen die Musik, die im ganzen Film, selbst wenn es mal so ein leichtes Klassikstück ist zwischendurch, was so ganz seltsam plötzlich auftaucht, ist das bedrohlich. Es gibt einfach finde ich, selbst in dieser Szene hört das nicht auf, dass die Musik und der Soundteppich immer was Bedrohliches macht. Das hört auch an der Stelle nicht auf. Ich finde, in diesem Moment hat sich jegliche Bedrohlichkeit aufgelöst. Da gibt es einfach dieses, also es ist wirklich einfach nur noch der Moment und es ist einfach nur noch von Glück oder von Befreiheit. Nehmen wir das mal als Option. Ne? Wir sagen mal, okay, es gibt vielleicht diese eine Oase in diesem Film von einer Minute, zwei Minuten oder sowas. Okay. Was macht das? Was hilft das? Was macht das dem Film? Ist das für dich so ein Erholungsmoment, um dann wieder Anlauf zu nehmen, um den Rest durchzustehen? Oder was ist? Was macht das dann? Ich leide unter diesem Film nicht so wie du. Ja. Ich finde, dazwischen gibt es halt auch ganz viele Momente von, manchmal von einer ruppigen, aber auch ganz oft von einer romantischen Schönheit, die mir diese Oasen gibt. Ich kann auch gleich noch mehr Szenen nennen. Es gibt zum Beispiel, also ich finde grundsätzlich alle Szenen, das ist ein extrem stilisierter Film. Alle Szenen in diesem Film, egal wie brutal sie sind, haben eine gewisse Schönheit. Und darauf muss man klarkommen. Und ich glaube, und das ist so ein Ding, wenn du sowas wie Hieronymus Bosch oder sowas wie Salvador Dali oder sowas wie in der bildenden Kunst oder sowas wie Baudelaire in der Literatur nicht magst, weil du sagst, diese Kombination von Schönheit und Brutalität, das klappt nicht. Darauf komme ich nicht klar. Ich brauche da eine klare Haltung. Dann ist das alles Kacke, weil das ist ganz viel in diesem Film. In diesem Film werden brutale Dinge gezeigt, in diesem Film werden schreckliche Dinge gezeigt. Und dieser Film hat trotzdem, der sucht immer nach schönen Bildern und auch nach der Schönheit in der Grausamkeit. Er sagt, die Menschheit ist schrecklich, die Menschen sind grausam, aber guck mal, wie schön das alles aussieht. Okay, also es ist die Ästhetisierung von Gewalt. Es ist halt nicht nur die Ästhetisierung von Gewalt, sondern es ist auch ein Blick darauf, wie ambivalent das Leben ist. Das Leben ist brutal. Ja, aber die Ambivalenz siehst du hier kaum, weil das, was du jetzt gesagt hast, okay, diese eine Szene gebe ich dir vielleicht, weil ich konnte davon nicht loslassen, aber du konntest vielleicht, das ist eine romantische Szene, aber es gibt doch diese Gegenthesen sonst nicht. Es gibt doch, da kommst du vielleicht jetzt noch mit ein paar Sachen um die Ecke, aber dann musst du das jetzt auch machen, weil ich sehe sonst nichts. Ich sehe sonst kaum Sachen, die irgendwie dir die Möglichkeit geben, den Kontrast auch herzustellen, weil ich sehe nur auf der dunklen Seite so wahnsinnig viel, auf der hellen Seite kaum was. Die Szenen auf dem Schiff, wenn sie noch nicht auf der Insel waren, wenn sie auf dem Schiff rüberfahren und wenn der Kapitän sie komplett drangsaliert und festnimmt und wir haben ganz viele Szenen von ihnen als Gruppe, wie sie im Regen stehen und offensichtlich nur ums Überleben kämpfen, komplett durchnässt und du hast so einfach eine Gruppenromantik. Du hast in diesem Leiden, hast du eine gewisse Schönheit von der Gruppe, die zusammenhält und die gemeinsam da sitzt und auch konspiriert gegen den Kapitän. Wunderschön. Ja, was ist das für ein Menschenbild? Du musst die Leute erstmal so richtig durch die Scheiße ziehen, damit sie dann zusammen sich gegen ihr Martyrium auflehnen. Natürlich lehnt man sich gegen ihr das Martyrium auf. Das ist jetzt ja auch keine Geschichte. Du interpretierst wieder moralisch. Es geht nicht um das Moralische. Es geht nicht darum. Es geht einfach um die Schönheit der Situation an und für sich. Jede Traumsequenz, die wir haben, von Trevor oder von diesen, keine Ahnung, von diesen Körpern, die plötzlich da sind und dann haben wir einen bemaskten, halbnackten Körper, der auf ihn zuschaukelt und keine Ahnung, was das ist. Es ist irgendwie eine Traumsequenz. Wunderschön. Also jetzt nur visuell, wenn wir wirklich das lösen voneinander, rein visuell ist der Film der Hammer. Also das muss man schon mal sagen. Der hat eine wahnsinnig gute Entscheidung mit diesen 16 Millimetern getroffen und hat wirklich unglaublich tolle Bilder geschaffen. Diese Rückprojektionsbilder, die ich sonst immer so grenzwertig finde, hat der sowas von gut drauf. Es ist ja der Hammer. Die sehen ja richtig, richtig gut aus. Nicht im Sinne von, ich mache hier ein realistisches Bild auf und niemand sieht, dass es eine Rückpro ist, sondern das macht ästhetisch einfach was wahnsinnig Gutes mit dem Film. Also auch überhaupt dieser Wechsel zwischen Schwarz-Weiß und Farbe, auch wenn ich das Konzept nicht unbedingt immer erkenne dahinter, aber das muss es auch nicht. Nein. Das ist einfach, okay, das ist so und das ist, macht jedes Mal ein spannendes, tolles Bild auf. Bertrand Mandigo hat gesagt, er hat versucht, Schlüsselszenen farbig zu machen. Er wollte sagen, er wollte dem Publikum sagen, und jetzt kommt eine Szene, auf die ihr euch besonders konzentrieren müsst. Die ist wichtig, okay. Nicht unbedingt, die ist wichtig, sondern, oder doch, ja doch, die ist wichtig. Ja, vielleicht ist es einfach das. Ja. Lass uns mal ganz kurz zu was anderem springen. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes, Ja. Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das... Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell hier. Wieder zurück ins Gespräch. Lass uns mal ganz kurz zu was anderem springen. Hieronymus Bosch. Mag ich übrigens. Aber du guckst dir doch so ein Bild wie die Gärten der Lüste an und bist du dann... Siehst du da nicht auch? Also das ist es doch genau. Die Gärten der Lüste stellt viel Grausamkeit, sexuelle Grausamkeit war da. Und du siehst, was der Unterschied ist? Ja? Ich kann vor Hieronymus Bosch mit eigenem Tempo stehen und überlegen, wann gehe ich zum nächsten über? Was will ich mir jetzt als nächstes anschauen? Ah, die Stelle, die ist mir ein bisschen, da brauche ich noch einen Moment. Da muss ich erstmal nach links und noch die kleine Szene anschauen. Und kann in meinem eigenen Tempo bestimmen, was, wann, wie für mich passt. Ja, und... Du sagst die Bild, also klar, natürlich, die Ästhetik dieses Films ist großartig, aber du beschränkst das so auf diese visuelle Ebene. Ich finde, in dieser Stilisierung passieren halt auch inhaltliche Dinge. Und das deswegen auch nochmal, Hieronymus Bosch ist halt auch so ein guter Vergleich. Das ist total absurd, wenn gezeigt wird, wie ein Typ von zwei Dämonen ausgepeitscht wird oder ein anderer daneben geköpft wird und so weiter. Ja. Aber wenn das in dieser merkwürdigen Stilisierung dargestellt wird, dann ist das ja mehr als nur, oh, das ist aber ein tolles Stilmittel, sondern dann ist das ja auch so, großes Wort, so eine, nicht nur eine Überhöhung der Gewalt, sondern, also für mich zumindest, ich nehme das dann nicht nur als Überhöhung der Gewalt dar, sondern auch als eine Art von Überwindung der Gewalt. Nochmal, ich rezipiere diesen Film nicht als Horrorfilm. Das ist ein Film, der wirklich der Momente der Schönheit hat. Ja. Und der zeigt, ey, es ist komplex. Es gibt diese wilde Seite des Menschen. Es gibt diese bösen Seiten des Menschen und diese dunklen. Aber das ist ein Teil des Menschseins. Und das ist ein Teil, die auch der Schönheit des Menschseins. Das kannst du nicht moralisch beurteilen. Ja, das ist halt das Problem. Ich habe einfach in diesem Film diese Schönheit nicht gesehen. Also diese Instanz der Schönheit jetzt vom Visuellen, rein Visuellen weg. Und deswegen geht das für mich alles in einem Brei von Düsternis unter. Ja. Und ich kann es nicht betrachten. Ich sehe nur ein schwarzes Bild von mir im Grunde. Also jetzt nicht visuell, ne, sondern einfach inhaltlich. Ne? Ich sehe nur ein schwarzes Bild von mir und kann dann ja auch nicht zwischen Schatten und Licht unterscheiden. Mhm. Dann ist das so ein riesiger Brei von Düsternis, wo ich einfach nur raus will, weil ich kann mich nicht an einem Kontrast festhalten. Ja. Und das ist echt ein Problem für mich beim Gucken. Um vielleicht noch ein paar Szenen reinzuwerfen, du kannst ja einfach mal sagen, wie du das dann wahrgenommen hast. Ja, ja, ja. Wenn Tanguy und Sloan, glaube ich, in diesem klebrigen Netz gefangen sind. Ja. Und dann ist über ihnen Hubert, der so ein bisschen der zu sein scheint, der diese die Schönheit der Insel am ehesten aufsaugen kann, weil er auch immer der Naivste und der auch als erstes bei Severin landet. Genau. Und dann pinkelt er auf sie, um sie zu befreien und sagt nochmal, ihr müsst euch einpinkeln. Er hängt so über ihn. Das ist ja auch irgendwie so der süßeste von ihnen, der als erstes bei Severin landet. Mhm. Und das ist doch eine wunderschöne Szene, wenn er sie quasi befreit und gleichzeitig zeigt, dass er irgendwie akzeptiert hat, was jetzt mit ihm passiert ist. Mhm. Und schön, wunderschön. Auch auf der Gefühlsebene. Ja, da bin ich schon zu abgestumpft für. Also kannst du mir jetzt sozusagen sagen und wie du es beschreibst, funktioniert das auch? Und dann sage ich auch, okay, ist bestimmt ein schöner poetischer Moment gewesen. Ich habe ihn nur verpasst. Wenn sie zum ersten Mal über die Insel gehen und sagen, es war wie auf einem dreckigen Frauenkörper zu laufen oder so. Was? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Sie gehen über diese Insel, ihre Augen sind verbunden, weil der Kapitän sagt, ihr müsst eure Augen verbinden. Und dann schlägt das Gras nach ihnen, beziehungsweise krapscht nach ihnen. Und dann kommen sie an dieser ganze Block und sie kommen an diesen Pflanzen an. Ja. Wenn ihr was trinken wollt, dann müsst ihr ja bei diesen Penisbäumen was machen. Und wenn ihr was essen wollt, müsst ihr euch wieder an die Hodenfrüchte halten. Und wenn ihr euch angespannt fühlt, hier habt ihr übrigens die vulvischen Pflanzen, mit denen ihr Sex haben könnt. Mhm. Großartig. Also ich sehe da keinen Horror mehr, sondern ich sehe da wirklich eine faszinierende, mysteriöse Insel, die alle Lüste befriedigt. Wir wissen nicht genau, wo das hinführen soll, aber in diesem Moment gibt es doch sowas wie Frieden. Auch für die Jungs. Auch für uns. Ja, also das Ding ist, dass mir vorher sexuelle Lüste immer mit Gewalt verbunden wurden und dass ich inzwischen wie so ein pavlovischen Reflex im Kopf das alles mit Gewalt verbinde, sodass ich da keinen, also ich da kann ja keinen Genuss drin sehen, sondern ich sehe dann halt so, ja gut, jetzt hast du die ganzen homoerotischen Sachen, die da einmal als Bilder abgeliefert werden, okay, ja, könnte auch eine erotische Szene werden, aber das Problem ist halt der Kontext. Und der Kontext macht alles andere, zieht alles runter. Sorry, aber ich bin halt einfach von Anfang an da drin gefangen in dieser Gewalt, ja, in dieser sexuellen Gewalt. Und ich krieg das nicht für diese Momente da raus, einfach so. Ich bin auf diesem Highway. Und yeah, das ist keine, wirkliche Abfahrt. Versuchen wir uns mal dem anderen Thema zu nähern. Oder beziehungsweise doch dem zweiten Thema in dem Film. Neben der Vermengung von Sexualität und Gewalt, ja, geht es hier natürlich auch um Geschlechtsfragen, um Gender und um Sexfragen. Ja. Okay, jetzt wird's spannend. Hast du das Gefühl, dass da eine Konsistenz drin steckt? Tatsächlich? Nein, überhaupt keine Konsistenz. Gar nicht, oder? Okay, gut. Aber das ist auch gewollt, ne? Also keine Ahnung. ich weiß ja nicht, was er will. Er sagt es mir ja nicht. Also insofern. Bertram Mandigo hat 2012 zusammen mit der isländischen Filmmacherin Katrín Ólafsdóttir, mhm, das Inkohärenzmanifesto geschrieben. Und hat gesagt, damit gründen wir das Kino der Inkohärenz. Ja, ja, ja. Und um das so ein bisschen zu beschreiben, es ist, sie schauen sich an, was es so gibt im Arthouse-Kino vor allem, mhm, und was sie alles haben, was sie da dagegen stellen können. Mhm. Und dazu gehört vor allem, nicht mehr kohärent zu sein. Wir wollen inkohärent sein. Und das bedeutet, dass wir romantisch sind, dass wir gewalttätig sind, dass wir verstörend sind, aber auch gleichzeitig traumhaft, und dass wir das zusammenwerfen und dass es nicht wirklich Sinn ergibt. Und ich glaube, das ist auch zu dem Thema Geschlechtsfragen, mhm, da drin. Und das finde ich ganz wichtig, weil das macht, das ist ein sehr allgemeines Thema. Wie der Film es angreift, ist auch sehr allgemein. Was bedeutet Geschlecht und was bedeutet vor allem Geschlechtsfluidität? Und das ist inkohärent. Ja, okay, aber da flüchtet man sich in die Meta-Meta-Meta-Ebene, damit man irgendwie sagen kann, naja, aber der Film ist ja wie die Geschlechterfluidität, das ist halt so inkohärent. Pech gehabt. Aber das erzählt der Film ja auch die ganze Zeit, weil er hat so viele Arten, wie die Personen mit ihrer eigenen Geschlechtsidentität und oder mit dem vermeintlichen oder tatsächlichen Wechsel von Geschlechtsidentität oder von Sex umgehen. Vom Kapitän bis zu Severin haben wir wirklich alle Facetten da drin. Und wie sie darüber reden und was sie sagen und was wir sehen, bildet eine riesige Schere zwischen Geschlechteridentität, die anscheinend nicht zu trennen ist von Geschlecht, biologischem Geschlecht, also laut Film irgendwie oder Nein. weiß ich nicht, keine Ahnung. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also das Ding ist, es fängt damit an, dass ich Severin, oder wie heißt sie Severin? Dass sie zum einen, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie beabsichtigt das ist, da sagst du bestimmt gleich, das ist wahnsinnig wichtig und sagt irgendwas Tolles, aber sie spielt einfach schlecht. Sie spielt schlecht den Mann, den sie mal war. Und dann denke ich mir, ja okay, das heißt also, sie denkt, dass die Welt eine bessere Welt wäre mit Frauen, aber ist eigentlich von der Identität her das geblieben, oder sagt der Film, dass es eigentlich gar keinen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, was ich auf einer anderen Ebene sympathisch finden würde, aber da gibt's keine Konsistenz. Das sagt er ja nun auch, dass er keine Konsistenzen will in seinem Film, weil das irgendwie doof ist. Ich weiß nicht warum. Du musst aufhören, Severin zu misgendern. Severin ist ein Mann. Und ja, genau das ist. Severin sagt doch, dass er noch ein Mann ist. Und Severin ist, aber warum sagt Severin dann, na, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn alle wie ich zur Frau geworden wären? Weil er einem Geschlechtsessentialismus folgt, weil er glaubt, dass Frauen ganz eindeutig festgelegt sind. Und weil er das auch nach vorne pusht und weil er tatsächlich einfach dieser absurden Philosophie anheimgefallen ist. Aber er glaubt, dass die Welt mit Frauen besser wird und deswegen will er mit Frauen die Welt erobern. Und gleichzeitig erfüllt er damit ja ganz viele männliche Stereotype, total, nämlich dieses Machtstreben und diesen Großmachtwahn und diesen Wahn, die Welt verändern zu können mit Gedanken, mit Worten und mit Taten. Und dann hast du aber wiederum andere Stränge in diesem Film, die dem wieder konträr gehen. Und ich muss hier ganz, ganz hart mit meinen Notizen jonglieren, weil der Film mich so durcheinander bringt in seinen Ideen, dass ich denke, um Gottes Willen, was steckt da alles drin und was steckt da nicht drin und wie konträr ist das alles? Man erkennt am Ende nur noch ein einziges Wollknäuel. Man hat das Gefühl, dass der Film so ein Streitgespräch ist, wo jeder nochmal was reinwirft und sagt, nee, aber das, und den Gedanken aber nicht zu Ende gedacht hat, sondern einfach reinwirft, damit er irgendwie ein Argument hat. Das, irgendwie so kommt mir dieser Film vor. Wir haben so viele Formen von Geschlechtsfluidität. Wir haben Severin, der ist in einem Frauen Körper, aber ist ein Mann geblieben. Und er besteht sogar drauf, als Mann wahrgenommen zu werden und sagt gleichzeitig, Frauen sind irgendwie... Da ist ja schon die erste Inkonsistenz, ja, genau, ne? Weil die Figur in sich ja schon gar aber nicht weiß. Aber es gibt sehr viele Männer, die das sagen. Es gibt sehr viele Männer, die sagen, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn sie von Frauen regiert werden würde. Ja, aber er sagt ja gleichzeitig, dass deswegen, weil er in einem Frauenkörper ist. Ja. Das funktioniert ja wiederum dann nicht, weil die Argumentation ja ad absurdum geführt natürlich wird. Severin ist einfach eine groteske Figur, genau wie der Kapitän. Der Kapitän kommt mit seiner weiblichen Seite gar nicht klar und kämpft mit Hypermaskulinität dagegen. Der Kapitän ist wahrscheinlich deutlich mehr Frau als Severin. Wir haben... Ist er? Okay. Kann ich jetzt nicht sagen. Er ist eigentlich so ein bisschen die Darstellung auch von dem, der seine weibliche Seite überhaupt nicht akzeptieren kann und deswegen versucht, so krass männlich und bärtig wie möglich zu sein. Ja, und damit ist er mehr Frau als alles. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber da müssten wir definieren können, was Frau und was Mann ist, was ja auch schon absurd wird. Genau. Und diese Absurdität stellt der Film ja auch dar. Und dann haben wir die verschiedenen Jungs, die auch sehr unterschiedlich sind. Ich meine, ich könnte jetzt anfangen aufzuzählen. Wir haben zum Beispiel Hubert, der in seinem, nur ein Beispiel zu nennen, der in seinem Mädchenkörper voll aufgeht dann, der anscheinend auch tatsächlich nur eine Transition macht, wenn er nicht sich sogar vorher schon als weiblich gelesen hat. Ja. Und wir haben sowas wie Tanguy, der unglaublich gerne komplett transformieren würde und dessen Körper das nicht mitmacht. Und dann ist die Frage, was widersetzt sich gerade? Wie ersetzt sich dein Körper? Wie ersetzt sich dein Geist? Können wir es überhaupt klar sagen? Und ich habe so das Gefühl, was der Film damit macht, ist, dass er halt wirklich erzählt, wie brüchig diese Grenzen von Sex und Gender sind. Und wie leicht es ist, auch drauf reinzufallen und zu sagen, naja, Severin ist doch ganz klar eine Frau. Einfach weil sie ja wie eine Frau aussieht, weil er wie eine Frau aussieht. Ja. Und diese Brüchigkeit und dieses Grundkonzept, dass Geschlecht ein Spektrum ist. Und zwar sowohl Sex als auch Gender. Und dass es da verschiedenste Ausformungen gibt. Ich finde, das hat der Film voll gegriffen. Ich bin da viel zu hin und her geworfen zwischen Konzepten, die nicht zu Ende gedacht sind, in meinem Kopf dann auch keinen Sinn mehr ergeben, weil der eine sich dem gerade widerspricht, was er vorher gesagt hat. Deswegen komme ich dann nicht... Aber die inhaltlich nicht mit, dann, weil ich dann denke, ja, was denn nun? Also die Auseinandersetzung mit Sex und Gender steckt aber auch voller Widersprüche, weil es einfach mal Kategorien sind, die wir als Menschen irgendwann beschlossen haben. Ich verstehe schon das Konzept nicht. Wenn man sagt, ich will einen Film machen darüber, wie fluide Geschlechterrollen sind, warum mache ich dann einen Film, der so brachial, gewaltig, starre, also so Grenzen aufmacht? Der macht Grenzen auf in seiner Art und Weise, in seiner brachialen Dramaturgie. Also Bertrand Mandigo hat dazu gesagt, er wollte einen Film machen, der vor allem Spaß macht. Er wollte einen Film machen, der ihm gefällt und der aber auch dem Publikum gefällt. Gar keinen Spaß gemacht, der Film. Indem er einfach fantastisches Erzählen erforscht. Ich glaube, es ist nicht der richtige Weg, nach der Motivation zu fragen. Der Film ist ja keine wissenschaftliche Abhandlung. Nein, natürlich nicht. Aber in dem Film steckt dieses Thema, dass Geschlecht auf unterschiedlichste Art und Weise interpretiert werden kann und dass es diese Frage, was körperliches Geschlecht ist und was seelisches Geschlecht ist oder gesellschaftliches Geschlecht, dass das extrem brüchig ist und dass diese Grenzen sich jederzeit auflösen können, die in diesen Geschlechterrollen stecken, in diesen Geschlechterbildern. Also ich muss mal sagen, ich musste an Orlando denken. Wir haben über Orlando geredet. Ja. Und der macht das viel, viel stärker und viel, viel besser, was ich eigentlich gedacht hätte, was in diesem Film stecken müsste. Diese Genderfluidität zu zeigen und auch wie Gesellschaft darauf reagiert und so. In Orlando haben wir eine Figur, die über Jahrhunderte lebt, die am Anfang einmal das Versprechen abgibt, nicht zu altern, weil irgendein König, glaube ich, oder eine Königin sagt, du bitte alter nie. Und dann passiert das. Und die Figur ist am Anfang männlich gelesen und am Ende weiblich gelesen. Und irgendwo inzwischendurch findet so eine Transition statt. Und irgendwie sind alle um sie herum der Meinung, ja, okay, dann bist du jetzt halt eine Frau, aber dann musst du jetzt auch damit leben, ne? Dann hast du jetzt auch keinen eigenen Besitz mehr und so weiter. Ich finde, dass das für mich halt greifbarer ist, weil es mit mehr tatsächlichem, obwohl es auch absurd ist und auch ein bisschen surreal ist, allein die Prämisse. Aber das, woran es sich abhandelt, woran es erzählt wird, ist halt viel greifbarer. Ne? Du hast eine Gesellschaft, die drumherum agiert und reagiert und so. Und du hast mehr Schwarz- und Weiß-Punkte, die dir Kontraste aufmachen, während ich hier halt größtenteils schwarz sehe und deswegen keine keinen Kontrast sehen kann, an dem ich. Und ich suche die ganze Zeit in diesem Film nach Ambivalenz, weil ich denke, ich kann ja nicht einen Film vor mir haben, der nur schwarz ist. Und dann fange ich an, in der Gewalt Ambivalenz zu sehen und die kommen mir ganz, ganz schmutzig vor. Weil du kannst in dieser Gewalt keine Ambivalenz sehen. Also das weiß ich nicht. Nee, will ich nicht. Das macht ganz schlechtes Feld für mich auf. Ein wesentlicher Unterschied meiner Meinung nach zu Orlando ist ja, Orlando erzählt, es ist der gleiche Mensch. Mit egal ob Mann oder Frau. Es ist einfach, es gibt quasi keinen Unterschied. Und was dieser Film hier macht, ist halt mehr erzählen, was bedeutet es, sich mit einem Geschlecht zu identifizieren. Und in dem Sinne ist vielleicht Orlando komplett geschlechtsblind und sagt quasi, es gibt einfach keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Ja, okay. Während dieser Film sagt, naja, sobald du irgendein Geschlecht zugewiesen hast, egal ob körperlich oder seelisch, macht das etwas mit dir. Das kann dich in diese Richtung drücken, dass du so krass maskulin bist, dass du sagst, du bist ein Mann, du hast diese Männerbedürfnisse, du machst das und du machst das und dazu gehört auch das Ausüben von Gewalt. Und dann wird das in Frage gestellt durch eine banale körperliche Veränderung und dann weißt du nicht mehr, wie viel Mann bist du jetzt noch, wie viel Frau bist du jetzt noch, und aber diese Kategorien, diese Rollen sind trotzdem in deinem Hinterkopf vorhanden. Wir können die nicht ausblenden. Und es sind zwei unterschiedliche Ansätze und Orlando ist definitiv utopischer und optimistischer, was das betrifft, dadurch, dass er sagt, wir schließen jetzt einfach mal die Augen davor und sagen, okay, es gibt kein Geschlecht oder beziehungsweise Geschlecht spielt keine Rolle für deine Persönlichkeit. Und der Film sagt halt eher, naja, wir können es nicht einfach ignorieren. Wenn wir jemanden auf der Straße sehen, ordnen wir ihm automatisch ein Geschlecht zu. Wenn wir uns betrachten, ordnen wir uns ein Geschlecht zu und wir glauben auch tatsächlich, uns total sicher zu sein, wenn wir jetzt nicht non-binär sind oder so. Wir glauben uns total sicher zu sein, welches Geschlecht wir haben. Und das geht auch sogar, das ist auch nicht mal eine Cis-Sache, sondern das ist ja auch eine Trans-Sache. Ein Trans-Mensch ist ja auch fest davon überzeugt, welches Geschlecht er hat. Ja. Und der Film sagt, okay, aber diese Kategorien, die existieren. Und wir können uns nicht von diesen lösen, aber schaut mal, wie brüchig sie sind. Und das ist dann wiederum der Unterschied zwischen einem Transmenschen und einem Cis-Menschen, dass ein Transmensch weiß, wie brüchig das ist, weil er einfach merkt, dieses Divergieren zwischen dem, wie er bei der Geburt wahrgenommen wurde und wie er sich selbst wahrnimmt und wie er jetzt wahrgenommen wird. Ja. Aber es geht darüber hinaus. Also ich glaube, es geht wirklich, ich glaube, es ist auch nicht eine Debatte über Transidentität, sondern es ist. Das ist halt das Ding auch so ein bisschen, ne? Weil der Film fühlt sich nicht so an wie jemand, der aus eigener Erfahrung Transidentität auf die Leinwand bringen möchte. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein. Es ist viel zu philosophisch dafür und viel zu abstrakt. Ja. Das ist auch wieder die fehlende Empathie, ne? Es geht, dann würde ich sagen, dieser Film ist nicht der Soziologe, der sich damit auseinandersetzt, wie Transmenschen in der Gesellschaft wahrgenommen werden, wie sie sich selbst wahrnehmen und so weiter. Er ist eher der Philosoph, so wie Judith Butler, der erstmal sagt, okay, wir stellen hier mal alles zur Disposition. Ja, genau. Und dann gucken wir, ob wir irgendwo rauskommen. Und dann ist das inkohärent. Inkohärenz ist ein ganz wichtiges Wort dabei. Ich sitze halt in diesem Meeting dann und sage, ich möchte gerne Struktur. Können wir mal bitte ordentlich miteinander reden und sagen, okay, wir haben jetzt erstmal dieses Themenfeld und am Ende finden wir These, Antithese, Synthese, was auch immer. Ich bin da halt ein bisschen, ich brauche vielleicht ein bisschen mehr, als einfach nur alles reinwerfen und mal gucken, was passiert. Findet selber euren Weg durch den Film. Es ist halt auch, und das ist eine eskapistische Seite, ne? Es ist halt ein sehr bildverliebter Film, es ist ein sehr opulenter Film und es ist ein surrealer Film. Teil des Surrealismus ist halt auch, wir haben keine Haltung, wir haben kein Ziel und wir haben keine versteckte Botschaft, sondern wir sind einfach da. Also ist das ein wirklicher, unbedingter Teil von Surrealismus? Ich glaube, ganz wesentlich. Dalí war immer stinksauer, wenn er gefragt wurde, was seine Bilder bedeuten würden, hat immer gesagt, fick dich, das ist Kunst. Ich habe keine versteckte Botschaft. Das ist kein Kreuzworträtsel. Und ich würde behaupten, die meisten Surrealisten haben auch diese Haltung. Ja. Also ich meine, mit Dalí kann ich nicht so viel anfangen, aber das hat mit dem Surrealismus nichts zu tun, sondern einfach seine generelle Bildsprache ist für mich so ein bisschen so, okay. Ansonsten, ich finde ja. Also Jodorowsky fand ich furchtbar. Aber es gibt auch gute Surrealisten, muss man mal sagen. Aber ich kann dir gerade keinen nennen. Ich weiß es nicht. Rest in peace, David Lynch. Anfang dieses Jahres gestorben. Oh Gott. Das war traurig. Das ist sehr traurig. 78 ist er geworden. Ich war überrascht, dass der schon so alt ist. Ich habe ihn irgendwie jünger gesehen. Ja, total. Der hat auch schon krank und so. Ja. Hat ja auch schon sehr lange keine Filme mehr gemacht und dann eine Zeit lang wirklich mit bildender Kunst und mit Musik ganz viel gemacht. Stimmt, ja. Hat er nicht auch Mode gemacht? Er hat alles so ein bisschen probiert, ne? Ja. Krasser Typ. Wir müssen auf jeden Fall mal wieder einen Lynch-Film machen. Ja, lass uns das mal machen, ja. Du hast schon gesagt, dass du mit, und das ist natürlich auch so ein Teil des Surrealismus, dass das Spiel sehr, sehr speziell ist. Du hast schon gesagt, dass du das Spiel von Elina Löwenson nicht sonderlich toll fandst. Oh, aber es ist auch, liegt auch im Drehbuch, muss man sagen. Gleich am Anfang sagt sie irgendwie bei dem ersten Treffen, oh, ich will mal wieder einen ordentlichen Kampf machen, ich will mal wieder richtig jemanden würgen oder keine Ahnung, was sie genau sagt. Mhm. Entschuldigung. Und für mich so ist es so platt, so dieses, okay, wir versuchen jetzt hier zu erzählen, das ist ein Mann und jetzt geben wir da so einen schönen platten Satz, ich will mal wieder richtig kämpfen, denken ist scheiße, ich will wieder kämpfen. Weißt du, irgendwie, nee. Also ich fand Severin cool. Ich fand ihn vor allem cool, weil er so eine wilde Mischung ist aus so ein bisschen dieser verrückte Doktor und dann dieser Kolonialherr. Ja. Und der Händler und das dann alles im Frauenkörper. Und Elina Löwenson hat gesagt, sie hat sich vor allem an Klaus Kinski in Fitzgeralde und Akira orientiert. Und ich sehe das. Es ist nicht so, drüber wie von Kinski. Mhm. Aber ich finde, die Figur funktioniert in dieser Mixtur. Mhm. Ich fand tolle Figur und auch toll gespielt. Wie fandst du es denn bei den Jungs, die Schauspielleistungen? Ja, also durchweg ganz gut, glaube ich. Mhm. Ich fand sie tatsächlich ganz gut. Es sind natürlich trotzdem, es sind Mitte-20-jährige Frauen, die Teenager-Jungs spielen. Das ist an sich schon absurd und das hat an sich auch eine Überhöhung, die natürlich eine Comichaftigkeit irgendwie mitbringt. Aber ich glaube, grundsätzlich fand ich die schon ganz gut. Mhm. Ich fand sie alle ziemlich stark, ziemlich spannend, wie sie... Ich habe das Gefühl, teilweise war es auch so ein Drüberspielen und es waren einfach Frauen, die Time of their Life haben, ja, weil sie genau. Jetzt mal die Schwänze auspacken genau. Und sich einen runterholen dürfen. Ja, so ein bisschen. Und gerade im Zusammenspiel der Jungs fand ich, steckte halt auch ganz viel eine Erotik in diesem Film. Es ist ein bisschen fetisch von mir. Ich mag Frauen, die so ein bisschen knabenhafter sind. Tomboyisch. Ich stehe da ja, drauf. Ja. Und deswegen fand ich, war das halt auch einfach eine super attraktive Gruppe, also die fünf zusammen. Was es mir sehr leicht gemacht hat, diese Strandszene total erotisch okay, zu finden. Okay, aber so weit komme ich halt nicht. Ne? Wie du weißt jetzt inzwischen, ich habe einfach so viel sexuelle Gewalt im Kopf, dass ich da keinerlei Erotik und keinerlei poetische Gefühlswelt sehen kann. Und also da können die noch so erotisch als Menschen eigentlich sein, aber das kommt bei mir überhaupt nicht rüber. Was ich vielleicht noch in dem Zusammenhang ganz geil finde, bei der Erzählhaltung des Films. Wir haben sie erzählen die Story, die Jungs erzählen die Geschichte und wir haben so ganz oft, manchmal erkennen wir einzelne Stimmen, wissen, wer jetzt gerade redet. Mhm. Ganz oft scheint es fast wie so zum Chor zusammenzufliegen. Wir wissen gar nicht, wer gerade erzählt. Ja, genau. Und dann finden sie wieder zum Individuum. Ich kann es gar nicht groß interpretieren. Ich fand es einfach spannend, wie hier damit umgegangen wird, dass sie eine Gruppe sind und gleichzeitig Einzelpersonen. Ja. Ich weiß nicht, nach welchem Konzept das dann geschrieben ist, wer was, welchen Off-Erzähler macht und so. Vielleicht hat er auch keins, weil Inkohärenz dazugehört. Maybe. Aber interessant ist auch, dass die Stimmen im Film, glaube ich, mit dem Computer zumindest bei 4 von 5 verändert wurden. Ja. Während sie die Jungen spielen. Das ist... Und in der Off-Stimme glaube ich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Es ist alles Studio, ne? Ja, ist alles... Sie haben alles nochmal neu synchronisiert. Wir können ja mal über die Entstehung überhaupt reden, ne? Dreharbeiten und wie er überhaupt, Manico, wie er arbeitet und was seine Jobs sind. Ich fand's total spannend. Also wie gesagt, 16, Super 16 Film in Schwarz-Weiß, aber ich glaube, er hat in Farbe gedreht und dann in Schwarz-Weiß umgewandelt, sodass er dann gleich die Farbteile hatte, die er brauchte für die Zwischendinger. Und vielleicht noch dazu erwähnt, zu diesem Bild, das sehr quadratisch wirkt dadurch, dass es in dieser Ratio ist, also nicht so richtig quadratisch, aber schon, also definitiv nicht dein typisches 16:9 Bild. Abgerundete Ecken, total ganz wichtiges schön. Designmerkmal. Ja. Abgerundete Ecken müssen sein. Ich mag das total. Also ich finde die Entscheidung total schön. Sie haben auf der Insel La Réunion gedreht. Da ist viel los mit Pflanzen und so. Da konnten sie sich gut austoben. Sieht auch tatsächlich wunderschön nach so einer exotischen Insel aus. Es ist wirklich gut. Und es ist Bertrand Mandigos Langfilmdebüt. Das ist so das Krasse, wo ich gedacht habe, what? Der Typ ist über 40. Warum 46. Macht er jetzt seinen ersten Langfilm? Und er hat wahnsinnig viele Kurzfilme gemacht. Er hat unglaublich viele Kurzfilme gemacht, in den 90ern schon auch. Also er hat auch in jungen Jahren gedreht. Wie hat er eine Karriere daraus gemacht, Kurzfilme zu drehen? Du kannst mit Kurzfilmen kein Geld verdienen. Wie geht das? Ich glaube vor allem mit, Also Kunst, ne? Also so ja. mit tatsächlich Fördergelder ja, und dann in Galerien und ja. Aber er scheint auch so Werbung und sowas gemacht zu haben. Also vielleicht hat er nebenbei immer so ein bisschen was gemacht, was Geld bringt. Ja. Und er war wohl beeinflusst vor allem von einem Titel, wohlgemerkt, nicht von dem Buch selbst, aber es gibt ein Buch von William S. Burroughs, ja. The Wild Boys, A Book of Dead. Und das spielt aber in der Zukunft irgendwo. Genau, aus dem Jahr 1971 und ich kenne es nicht, ich habe es nicht gelesen, man kann es aber kaufen. Mhm. Es geht offensichtlich um eine apokalyptische Welt und einen Haufen schwuler Jungs, die sagen, wir wollen die Welt erobern und komplett schwul machen. So ungefähr. Das Ding sollte verfilmt werden und für diesen Film wurde eine Sache fertiggestellt, nämlich der Song des Films und das ist von Duran Duran, Wild Boys. Wild Boys. Krass. Großartige 80er Jahre Song, kennt ihr wahrscheinlich alle, hat jeder schon mal gehört. Schrecklicher Ohrwurm. Ist das Einzige, was von dem Film übrig geblieben ist? Weiter ist die Produktion nicht gegangen. Russell Mulcahy wollte diesen Film adaptieren und hat zu Duran Duran gesagt, ey Leute, ihr macht so Musik, die passt da voll gut drauf. Und man kann sich auch im Jahr 2024 nochmal den Videoclip zu Wild Boys angucken von Duran Duran. Ja, es ist, man sieht auch durchaus Einflüsse auf diesen Film. Okay. Und hat gesagt, komm, lass uns das machen. Und dann hat sich das alles verlaufen. Und die haben aber schon fleißig geschrieben. Sie sollten den Soundtrack machen. Und das, was dann übrig geblieben ist, ist dieser Song Wild Boys. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir halt unseren eigenen schwulen Videoclip und genau. Oh. Ja, also dazu ist es nicht gekommen, aber naja, die Inspiration ist jetzt nicht so riesig, anscheinend der Titel und so ein bisschen was vom Buch, aber ja, es lohnt sich jetzt keinen Vergleich herzustellen, weil völlig anders im Grunde. Ich wollte einen Steckling, eine Kreuzung von Jules Verne und Burrow kreieren, einen unmöglichen Steckling, so als hätte Burrow eine Robinsonade aller Jules Verne kontaminiert. Ich finde auch Jules Verne total, der spricht da voll raus, das ist so beeindruckend, weil Jules Verne, ich denke jetzt an die Reise zum Mond von 1902 oder 3. Ganz, ganz, ganz alter Film von Georges Méliès. Ah, ja. Und der hat ja auch dieses Jules Vernige. Ja, voll. Total. Und spannenderweise hat dieser Film, finde ich, voll die Gemeinsamkeiten mit Die Reise zum Mond. Irgendwie in der Ästhetik und in der Art und Weise, ich will dieses Jules Vernige drin haben und dieses Entdecken von fremden, exotischen Kulturen und so. Das ist ja, was sie da auf dem Mond für eine Rasse treffen und so, das ist ja auch total Exotismus, ne? Auch. Ja, voll. Also ich find's total spannend, weil das ein ähnliches Grundgefühl macht, auch wenn der Weg jetzt sehr, sehr weit ist, muss man sagen, von Die Reise zum Mond zu diesem Film. Ja. Aber den mochte ich an diesem Film auch. Ja. Auch wenn Exotismus vielleicht eher negativ behaftet ist. Naja, Exotismus gibt es ja nicht wirklich viel in dem Film. Also wenn es ist etwas merkwürdig, dass wir haben dieses Kolonialismus immer so ein bisschen mitschwingt. Ja, zum Beispiel, muss man sagen. Bei der Gerichtsverhandlung diese Diener da stehen, diese halbnackten mit den Schwertern und denken so, what, wo seid ihr gerade? Ja genau, was ist das für ein Raum? Und Severin ist natürlich voll der Kolonialherr vom ganzen Auftreten, aber wir haben sonst keine Menschen, ne? Also es gibt keine exotischen, keine fremdländischen Menschen. Ja, das stimmt. Es wirkt fast wie eine Welt, in der die Menschen das Fremde sind, weil alles wirkt leer. Ja, Selbst am Anfang, wo sie in der vermeintlichen Zivilisation sind, da ist nichts. Das ist einfach nur Leere. Ja, ja, ja. Und ich habe ja schon Clockwork Orange genannt. Ich habe ganz viel so Dekadence-Kunst drin gesehen, also Dekadence inhaltlich, weil das auch so sexuelle, die Mischung von Sexualität und Gewalt, Oscar Wilde natürlich und Robert Karls Heusmann ist so ein Dekadence-Autor, der glaube ich nicht so bekannt ist, der aber auch sehr viel über Sex und Gewalt schreibt und dieses Gefühl, auf einer untergehenden Erde zu leben und alle klammern sich an Hedonismus und reiten dabei ihrem Untergang entgegen, das ist so ein bisschen das Gefühl dieser Epoche, so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das habe ich da drin gelesen, auch genau, also Oscar Wilde ist natürlich, da bestehen es bekannt, halt auch mit dieser homoerotischen Note. Und mit dieser ästhetisierten Note, dass jugendliche Schönheit ganz viel besungen wird und aber auch gleichzeitig in ihrer Grausamkeit gezeigt wird. Das habe ich viel in diesem Film gesehen. Da natürlich die ganzen Surrealisten. Also Chodorowski, finde ich, steckt da drin. Bruno Dalí, die stecken da alle irgendwie mit drin. Ein bisschen Expressionismus. Auf jeden Fall auch, ja. Also solche Sachen. Anleihen davon gibt es überall. Und ich finde das, also rein ästhetisch muss ich wirklich sagen, also der Film ist voll auf meiner Linie. Ich mag das auch. Und ich finde auch die surreale Note auf der visuellen Ebene total gut. Also vielleicht ist es inhaltlich nicht immer was für mich, aber auf der visuellen Ebene, oh, finde ich toll. Mag ich. Es bringt ja nichts, wenn du dann die Ästhetik des Films schätzen kannst, aber die ganze Zeit so richtig abgeturnt, ja, wenn du sogar angewidert bist von der Art der Inszenierung oder Erzählung. Das ist halt das Problem des Films für mich, ja. Ja, ja. Aber ich versuche das so ein bisschen zu trennen, damit ich dir ein bisschen was überreichen kann, damit ich so ein bisschen so sagen kann, okay, ich komme einen Schritt auf dich zu, Flo. Dann komm noch einen ganz kleinen Schritt mehr, weil du bist der von uns beiden der Shakespeare-Experte. Warum machen sie Macbeth? Warum ist Macbeth so wesentlich in diesem Film? Ich krieg das nicht zusammen. Keine Ahnung. Nein, es geht nur darum, dass es eine Literaturlehrerin ist und wer war nicht in seine Literaturlehrerin verliebt. Aber Severin lässt sie dann ja am Schluss ja auch nochmal dieses Hexending von Macbeth zitieren. Ne? Am Schluss stehen sie auf dem Schiff, ja, bei stimmt, diesen Matrosen, ja, und dann machen sie nochmal dieses, ich krieg gar nicht zusammen, wo die genau die Hexen, ja, die da sind und ihren Zaubertrank mixen. Am Schluss sagt eine, something wicked this way comes, ja, und ja, dann, ja, tritt Macbeth auf. Ich fand diese Referenz komplett merkwürdig. Ich habe nicht verstanden, ich habe es nicht reingekriegt. Kriege jetzt auch nicht zusammen. Ich habe auch nicht drüber nachgedacht. Wenn ich jetzt ein bisschen recherchiert hätte, vielleicht hätte ich irgendwo einen Strohhalm gefunden, aber den finde ich spontan jetzt auch nicht. Und was ist das mit dieser Bauchszene, wenn Severin sagt, übrigens, wir müssen jetzt die Insel verlassen, und dann sieht man plötzlich ihren leeren Bauch. Das ist ein Zitat, oder? Es gab es doch irgendwo anders schon mal. Help me. Ja? Oh Gott, wo war das? Und da ist der Schmuck drin, ne? Und ja, ja, genau, aber vor allem wegen der Knarre, glaube ich. Von David Cronenberg gibt es einen Film, wo jemand eine Lord Knarre of the Flies aufzieht. Nee, Lord of the Flies. Oh, das ist übrigens auch, Herr der Fliegen ist auch in diesem Film drin, natürlich. Ja. Auch gerade so dieses die Urzustand und, ja, ums Überleben kämpfen. Ja, hört uns beim Strugglen zu. Ich habe zumindest, also es hat mir überhaupt nichts geholfen, das ist Surrealismus, man will es nicht interpretieren, aber ich will, um zumindest mal kurz, was ich noch einmal quer recherchiert habe, Trevor, der Gott, den sie anbieten, oder Dämon. Es gibt einen Oscar-prämierten amerikanischen LGBT-Kurzfilm, und zwar von Peggy Rychitsky aus dem Jahr 1994, ja, der Trevor heißt. Okay. Und ansonsten bedeutet Trevor aber eigentlich einfach nur großes Dorf, walisisch. Oh. Okay. Severin. Severinus ist ursprünglich ein männlicher Vorname, aus dem Lateinischen logischerweise, und hat sich im Französischen aber vor allem zu der weiblichen Version Severin entwickelt. Und Severin, die männliche Form wird kaum benutzt in Frankreich. Tanguy, ja, ist von einem bretonischen Namen, Tanguy, der so viel heißt wie Feuer. Okay. Also halten wir fest, dieser Typ hat sich, ein paar Sachen hat er sich dann doch gedacht. Nee, ich glaube, das ist der Punkt, wo es einfach nur Metatext ist, ne? Ja, ja. Wo, ja, du sagst, okay, und das finde ich noch spannend und das finde ich noch spannend. Yves Tanguy, ein berühmter Tanguy, den ich am ehesten mit dem Film zusammenbringe, hat ganz viele Strände gemalt. Das war so ein surrealistischer Maler. Ja. Sehr ähnlich wie Dalí. Mhm. Und der hat sehr viele Strände gemalt, die aber ganz merkwürdig entvölkert sind und so Störfaktoren drin haben. Und habe ich noch was Spannendes? Nein. Ich habe da noch ein bisschen was stehen, aber da müsste man sich sehr, sehr weit aus dem Fenster nehmen. Ah, Jean-Louis, der aggressivste und männlichste der Gruppe, ja, der immer vorne dabei ist, wenn es darum geht, sexuelle Gewalt auszuüben. Mhm. Es gibt einen französischen Kostümbildner, der Jean-Louis hieß, der sich einfach Jean-Louis genannt hat mit Kurznamen und der vor allem berühmt dafür ist, dass er die Kleider für unter anderem Rita Hayworth und Marlene Dietrich entworfen hat, für ihre großen Filme. Das Kleid von Hayworth in Gilda hat er entworfen. Ja, das wären meine Metatextreferenzen, die überhaupt nichts dazu beitragen, diesen Film in irgendeiner Weise mehr zu verstehen. Womit ich wirklich so ein bisschen gestruggelt habe, Tanguy hat so ein hartes Problem damit, dass er nicht zur Frau wird. Ja. Und dann auch irgendwie damit so ein kleines bisschen kolportiert, dass man ein sehr binäres System einfach. Oh, total. Und das macht mich total fertig am Ende, weil das so einen großen Teil des Films einnimmt und ich diese Haltung nicht vom Film so richtig trennen kann, muss ich sagen. Weil ich so ein bisschen nicht verstehe, warum. Du kannst doch trotzdem dich als Frau begreifen. Was soll denn das? Ja. Nur weil du nur eine Brust hast. Was? Was sagst du da gerade über Frauen, die nur eine Brust haben? Was ist denn da los? Aber Severin sagt ja sehr trocken, naja, lass ihn. Das Halbe ist offensichtlich nicht so sein Ding. Ja. Ich fand, Tanguy hat auf mich die ganze Zeit gewirkt wie der Nazi. Der war so, also bei diesem, der hat ja diese Brille. Ja, stimmt. Ja. Und dann bei dem Gerichtsprozess ist er auch so der sagt, ich kann mich an nichts erinnern, ja, wenn sie gefragt werden. Und er ist der immer flieht. Und der hat so, ich finde, der hatte so eine kalte, der wirkte auch immer, als ob er Sachen untersuchen wollen würde. Und ich sehe den total als diesen Nazi, der grausam ist, weil er neugierig ist und so seine Grausamkeit auslebt. Okay, ich hab Tanguy tatsächlich eher gelesen als derjenige, der moralisch noch am zugänglichsten ist, dem man noch sagen kann, das war jetzt nicht geil. Und deswegen sagt, ich kann mich an nichts erinnern, weil er nicht den vollen Weg gehen kann wie die anderen und zu sagen, nee, die hat uns eigentlich vergewaltigt. Nein, ich fand, er war der Böseste von allen. Ja? Genau deswegen, weil er war der sagt am Schluss, ich habe nur Befehle befolgt oder halt, ich kann mich nicht erinnern, was passiert ist. Der flieht, der Feigling, der aber total... Es gibt ihm eine andere Note natürlich, ja, das stimmt schon. Aber ich habe es nicht so gelesen und ich habe deswegen war ich auch so ein bisschen verwirrt, warum er denn jetzt sagt, ich muss der Captain werden. Was auch so, was? Aber das wird er ja nicht. Ja doch, natürlich. Tongi. Da kommt der Hund dazu, der eigentlich schon tot ist und dann ist doch klar, was seine Zukunft bedeutet. Tongi ist der am ehesten der am ehesten zur Frau geworden ist am Schluss. Tongi ist der unbedingt den Frauenkörper will, weil sie, sage ich jetzt einfach mal, auch auf die Gefahr hin, die sie so missgendern, die anderen auch beneidet um ihren weiblichen Körper. Ja, das hat aber nur was mit Gruppenzwang zu tun. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Diese Episode dauert jetzt noch 10 Minuten. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Okay, einigen wir uns auf Nein. Was? Nein, doch. Okay, also nein, nein, nein und 1000 Mal Nein und 1 Milliarde Mal Nein und du kannst nicht mehr doch sagen. Immer einmal unendlich mehr als du. Ich fand Hubert war tatsächlich der am ehesten auf mich wie jemand Moralisches gewirkt hat. Und deswegen wird er auch, glaube ich, am ehesten von, der Kapitän vertraut ihm am ehesten. Hm. Und deswegen landet er auch als erster bei Severin. Hm. Aber das ist halt auch, also ich fand es tatsächlich schwer, die Jungs charakterlich auseinanderzuhalten. Das ist das Ding, die sind so eine Gruppe. Das ist schwer da. Sie versuchen es ja am Anfang zu etablieren und sagen, als erstes kam Romuald, das ist der am wenigsten überzeugend ist. Mhm. Dann kam Hubert und dann sagen sie zu jedem eine Eigenschaft, aber du denkst so, okay, ja, und eigentlich sind sie aber so eine Gruppe von grausamen Jungs. Genau. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass sie am Ende keine moralische Wendung oder sowas durchmachen. Ne? Es ist ja alles, die sind ja am Ende genauso, wie da in den Bauchraum reingreift und die Waffe rausholt, machtbesessen. Nur so dieses ich habe jetzt die Macht in der Hand und so. Das ist ja, da gibt es ja keinerlei Wendung und keinerlei, ich habe jetzt irgendwas verstanden oder sowas. Wir haben noch gar nicht drüber geredet, wie sie dann am Ende in ihren Frauenkörpern über diese Matrosen herfallen und mit denen Sex haben. Mhm. Und irgendwie auch sowas zwischen, sie vergewaltigen die und haben aber Sex, der auf Gegenseitigkeit beruht. Und dann haben wir Tongi, der währenddessen in den Dschungel flieht und wir hören die Schüsse und offensichtlich hat Severin einfach diese Gelegenheit genutzt, der Matrosen, die sexuell abgelenkt waren, um die abzuballern und dann haben wir nur noch die Leichen am Strand liegen. Schräge Szene, aber auch irgendwie eine spannende Szene, weil diese Hypersexualität der Jungs jetzt im Frauenkörper ist und auch direkt mit einer sexuellen Begierde und die Sexualität des Frauenkörpers auskosten einhergeht. Mhm. Fand ich ganz spannend. Und dann kommt diese Stelle, wo sie ja fast die vierte Wand bricht, ne? Ja. Also, beziehungsweise er. Severance guckt in die Kamera und sagt, habe ich schon gesagt, dass du nie vulgär sein solltest? Was für ein geiles Ende. Und du denkst dir, begeistert davon. Alter, Film! Never be vulgär. Ausgerechnet du mir gerade, dass du nicht vulgär sein solltest. Wir haben viel zu wenig drüber geredet, wie witzig dieser Film auch eigentlich ist. Ich weiß, es ist hart für dich und es ist ganz viel Gewalt und es ist so düster und Horror. Ja. Aber dieser Film ist auch eine Groteske. Und dieser Film ist so überzeichnet und so komisch an so vielen Stellen. Egal ob die großen Penisse, egal ob die Ejakulationspflanzen, von denen sie dann kosten. Das ganze Verhalten von Severin und vor allem das Augenzwinkern Richtung Kamera. Wir haben noch ein paar andere Blicke Richtung Kamera im Film, die aber nicht ganz so krass Bruch der vierten Wand sind. Ja. Der Film ist auch witzig. Sorry, ich weiß, du leidest die ganze Zeit, aber ich finde den Film auch witzig und auch amüsant und ich kann verstehen, wenn Mandigo sagt, ich wollte einen Film machen, der Spaß macht. Ja, der Film macht auch Spaß. Nee, null, null. Ich habe nicht ein einziges Mal gelacht. Ich habe ganz oft gesagt, um Gottes Willen, mach's aus. Nee, gelacht habe ich auch nicht, aber es ist so ein absurdes, vielleicht manchmal so ein verlegenes und provoziertes Lachen, aber das hat der Film. Sorry. Nee. Es ist ein sehr schwarzer und sehr bizarrer Humor. Ich weiß, wir kommen nicht zusammen. Überhaupt nicht. Sorry. Wollen wir stattdessen lieber in einer Top 3 zusammenkommen, Plo? Ja, lass uns mal in der Top 3 zusammenkommen. Unsere Top 3. Wir haben eine wunderschöne Top 3. Wir haben eine Top 3, die du ausgesucht hast. Wie heißt die? Show me your aspect ratio. Lass uns mal über Aspect Ratio reden, weil das wirklich etwas ist, was ich wahnsinnig spannend finde. Vielleicht kann ich es ganz kurz umreißen. Aspect Ratio bedeutet, wie ist das Verhältnis von der Länge des Bildes zur Breite des Bildes? Höhe, Breite, Tiefe, du weißt schon, zwei Dimensionen, keine drei. Ja. Also Fernseher früher, wenn ihr euch erinnert, 4:3. Das heißt, wir hatten fast quadratisches Bild. Gute Beispiele aus der Filmgeschichte wären Citizen Kane oder Wizard of Oz, die ziemlich viel 4:3 Bilder benutzt haben. Wizard of Oz geht in die Breite dann irgendwann, aber fängt 4:3 an. Dann gibt es 1.37:1, das ist die sogenannte Academy Ratio. Das ist so eine Version, die mit Casablanca und Singing in the Rain haben das benutzt, so 30er bis 50er Jahre, das alte Hollywood hat das viel benutzt. Dann kennt ihr garantiert 16:9, das ist ganz normal, das, was wir heute auf Bildschirmen sehen. Der Standard. Der Standard, den Netflix und Co. viel produzieren, weil sie genau wissen, dass ihr das auf euren Bildschirmen sehen werdet, also nutzen sie euren Bildschirm, 16:9. Es gibt richtig Widescreen, 1.85:1, das ist ein bisschen das gängigste, so Jurassic Park und Forrest Gump haben das benutzt. Epische Kinofilme, die ein bisschen größer aussehen wollen, ein bisschen genau. Breiter für die Leinwand. Und richtig, richtig breit wird es dann, wenn du Western hast. Also richtig, wenn die ganze Leinwand mit die Landschaft zeigen soll. Und dann hast du ein richtig breites Bild. Das lohnt sich dann nur noch im Kino, weil im Fernseher, wenn der Fernseher nicht richtig, richtig groß ist, hast du davon nicht viel. Ich glaube, ich merke, wie du ein bisschen kämpfst, um nichts aus deiner Liste zufällig als Beispiel zu nehmen. Ja, genau. Aber es gibt eben auch quadratische Filme, die wirklich 1:1 sind, und das finde ich auch spannend. Auch ein sehr spannendes Format. Ja. Und dann natürlich andersrum, 9:16, Handys. Wenn ihr Hochkant-Videos auf dem Handy macht, dann ist es halt nicht 16:9, sondern 9:16 Hochkant. Ja. Und das Geile ist, es ist alles so ein bisschen random, wie es entstanden ist. Ne? Es gibt keine Logik dahinter. Und manchmal versuchen Leute 16:9 zu rechtfertigen, indem sie sagen, ja, das kommt dem menschlichen Blick am nächsten. Das ist kompletter Bullshit. 16:9 hat sich irgendwie entwickelt als Kompromiss aus dem 4:3 und dem großen Widescreen-Ding. Ja. 4:3 hat sich vor allem aber auch beim Fernseher gut bewährt, weil die Technik, also diese Art und Weise, wie der Fernseher funktioniert, die Technik dahinter, die hat das irgendwie diktiert auch, dass das so sein muss. Also es gab von den ganzen alten Röhrenfernsehern, da gab es keine 16:9 anderen Formate oder sowas. Das war immer 4:3. Ja. Und man muss auch sagen, dass manche Filme, wenn du so Emotionen einfangen willst, dann bist du mit 4:3 fast besser aufgehoben, weil du viel konzentrierteres Bild auf ein Gesicht hast. Wenn du dann aber die ganze Landschaft im Hintergrund wie beim Western siehst, dann bist du nicht so konzentriert aufs Bild, aufs Gesicht. Man kann ja alles in der Unschärfe verschwinden lassen, was FilmemacherInnen heutzutage ja auch sehr gerne machen. Natürlich, ja. Okay, und jetzt in den verschiedenen Aspect Ratios, was haben wir da für Filme und was sind deine Lieblingsfilme, die sich damit auseinandersetzen? Soll ich mal loslegen? Nee, du musst loslegen. Ich muss loslegen. Ja, nein. Ja, dann fange ich an mit A Ghost Story. Damn, das ist bei mir auch auf der 3. Geil, wirklich? Cool. Willst du was dazu erzählen? Nee, ich weiß genau, dass ich noch einen Film drin habe, den du auch drin haben wirst. Oh. Pass auf, Ghost Story habe ich Johannes gegeben. Und zwar in der Anfangszeit vom Muss man sehen Podcast. Ja. Wirklich einer der ersten Filme, den ich dir gegeben habe. Mit einer Aspect Ratio von 1:33 zu 1. Was fast square ist. Ja, genau. Und auch mit abgerundeten Ecken. Ja, total schön. Und ich mochte es total. Also hört euch die Episode an. Wir reden sehr viel über diesen Film, der auch alles andere als gewöhnlich ist, der eine starke, deutliche Perspektive eines Hauses einnimmt und dann das Leben, also beziehungsweise eines Geistes in einem Haus, der da gestorben ist. Sehr, sehr interessanter Film und wir reden da auch sehr viel drüber und eben auch über die Ästhetik und diese Aspect Ratio so ein bisschen. Dann würde ich einfach einen anderen Platz reinbringen, weil ich befürchte auch... Flo recherchiert jetzt noch nicht mehr. Nein, ich hab's da stehen, ich muss nur einmal kurz gucken, dass ich das, weil ich dazu... Also, The Hunger Games. Gar nicht unbedingt einer meiner Lieblingsfilme. Okay. Und zwar Teil 2, glaube ich. Catching Fire. Mhm. Der hat eine Sequenz, wo die Protagonistin in diese Spielarena gebracht wird. Ihr kennt das bestimmt alle, ne? Jeder kennt die Tribute von Panem. Ja, so ein bisschen. Also die Teenager, die sich gegenseitig umbringen müssen. Sie wird da reingebracht, sie fährt da hoch und während sie hochfährt, wechselt die Aspect Ratio von 2,35:1 zu Moment, jetzt habe ich zu viele Dokumente geöffnet. Also Widescreen, mehr oder weniger. Zu IMAX Full Frame. Aha. Und es ist wirklich gut gemacht, weil es ist, also es ist davor sehr wide und es wird dann ein bisschen mehr traditionell kinoformatisch. Ja. Und während sie hochfährt, fährt das Bild hoch und runter. Also quasi ihre Aufzugsfahrt wird von der Kadrierung mitgenommen. Okay. Sieht ganz großartig aus. Googelt einfach Hunger Games Aspect Ratio Change oder wie auch immer. Dann findet ihr das großartig. Okay. Dann auf meinem Platz 2 wäre The Hateful Eight. I knew it. Warum, Plur? Aber du hast es nicht auch drin, oder? Nee, es ist aber, es ist quasi, es ist bei den Honorable Mentions. Ja. Quentin Tarantino. Er hat diesen Film als Western gedreht, auch wenn er im Schnee stattfindet. Im Grunde ist es ein Western. Auch wenn er mehr oder weniger klaustrophobisch in einem großen Raum stattfindet, in der Haberdashery. Aber es ist ein Western und das ist großartig. Und um die weite Landschaft eben da hineinzuholen ins Bild und irgendwie auch in diesem Raum drehen zu können, der ja, wo ja viel passiert, links und rechts. Und du musst alles Mögliche mit an, also zumindest für Quentin Tarantino war es wichtig, dass er alles Mögliche an Hintergrund-Action mit abbildet. Wer wo wann steht, hat er das in Ultra Panavision gedreht. Und zwar 2.76:1. Das, ihr wisst genau, wovon ich rede, wenn ich diese Zahlen sage. Sehr breit und deswegen möchte ich auch kurz Ben Hur einwerfen. Ben Hur ist selbes Format. Ah ja, okay. Ja. Aber auch über The Hateful Eight haben wir geredet. Haben wir geredet und es ist erstaunlich bei diesem Film, wie gut das funktioniert als Kammerspiel. Ne? Es ist eigentlich, du denkst, es ist eigentlich ein Bildformat für große Landschaften, weil du willst wirklich diese Breite einfangen. Mhm. Und dann spielt das Ding die ganze Zeit in dem Saloon und es funktioniert, weil einfach an jeder Ecke was passiert. Ja. Wirklich gut. Ja. Ja, gut, aber das ist deine Eins. Aber ich muss es jetzt trotzdem, du hast mir die 3 schon weggenommen. Du sagst was dazu, ich sag's nur. The Lighthouse. Ist meine 2. Ich nehme was anderes auf meiner 1, aber ich habe es mit in der Liste stehen, The Lighthouse. Sag du was über The Lighthouse. Und auch The Lighthouse wieder, wir sind hier bei 1.19:1. Mhm. Auch wieder ein sehr quadratisches Format. Und auch hier wieder, das ist orientiert natürlich auch so an der Fotografie und an der traditionellen Fotografie und an den alten Filmen. Und bei Filmen, die im 19. Jahrhundert spielen, funktioniert das sehr gut. Also wie, ähnlich wie bei diesem Film, ähnlich wie bei The Wild Boys. Es ist einfach, oder auch wie bei The Ghost Story, es ist einfach, es erzeugt so ein Gefühl von Alter. Aber auch von Klaustrophobie. Und von Enge, ja. Wie die in ihrem Lighthouse da sitzen und immer irrer werden einfach mit der Zeit. Dieses enge Bild braucht das einfach. Weil wenn du da Raum erzählst und Weite, wo nehmen die ihren Gemütszustand her? Den nehmen die aus diesem Leuchtturm, aus dem sie nicht mehr rauskommen, weil sie einfach zusammengepfercht sind und dann auch noch irgendwelche Meerjungfrauen sehen. Bei mir macht es vor allem das Gefühl auch von, ich sehe hier was 100 Jahre alt ist oder 150 Jahre und was irgendwie eine Geschichte aus der damaligen Zeit ist und was noch genauso erzählt wird, was seit Jahrzehnten so weitergereicht wird und jetzt ist es bei uns angekommen. Richtig alter Seemannsgarn. Genau. Ja. Toller Film, The Lighthouse. Ja, total. Ich habe auf Platz 1, sorry, damit musst du rechnen eigentlich. Eigentlich hättest du es wissen müssen, Wes Anderson, The French Dispatch. Natürlich Wes Anderson. Ja. The French Dispatch deswegen, weil er hier mit den verschiedenen Seitenverhältnissen spielt. Ne? Der geht von einem quadratischeren Bild in einen so eher IMAX-mäßigen, in ein wirklich breites Bild und wieder zurück. Er versucht halt in The French Dispatch verschiedene Geschichten zu erzählen und jede Geschichte braucht ihre eigene Aspect Ratio. Ja. Und er macht das toll und ich mag das auch. Und ich mag es auch, wenn sich sowas sehr technisch ist, wie die Aspect Ratio in den Dienst der Erzählung stellt. Ja, voll. Mein Platz 1, Scott Pilgrim vs. The World aus dem Jahr 2010 von Edgar Wright, der auch sehr viel Spaß damit hat in Kampfsequenzen, Traumsequenzen, fantastischen Sequenzen, die unterschiedlichsten Aspect Ratios zu benutzen und ineinander fließen zu lassen, ohne dass es stresst. Schön. Aber, also ich weiß nicht, wie du das siehst, hat das in letzter Zeit erst zugenommen? Ist das seit, sagen wir, 20 Jahren erst in die Ästhetik der Filme reingewachsen? Weil gibt es vorher Filme, die verschiedene Aspect Ratios in einem Film verwendet haben? Weniger, das ist schon selten, ne? Weniger, ich glaube, aber auch, vielleicht liegt es daran, dass ich 16:9 jetzt mehr, also 16:9, wenn du sagst, seit 20 Jahren, das ist so die Zeit, in der sich 16:9 endgültig durchgesetzt hat als Standard für zu Hause. Ja. Weil davor war es eine wilde Mischung, glaube ich, aus 4:3, also 4:3 Fernseher und wenn man es sich leisten konnte, hatte man dann vielleicht ein Breitbild. Ja. Und das erlaubt es vielleicht ein bisschen mehr. Ja, aber Wes Anderson macht keine Filme für den Fernseher. Nein. Nein. Der macht das nicht, weil der Fernseher das zulässt. Es ist natürlich auch leichter geworden mit digitaler Technik. Ja, mit digitaler Technik, das ist das ein bisschen, was mir so, ja, wo ich drüber nachdenke, weil du kannst dann einfach das Bild croppen. Du sagst dann einfach, okay, ich lege mir hier auf dem Monitor meine Linien, dann weiß ich, wo das Bild enden würde, wenn ich es so zuschneide und dann ist gut. Also die Drehtechnik ist einfach so weit, dass du das easy machen kannst. Aber das stimmt ja auch nicht ganz. Wenn du auf 16:9 auf einer normalen Digitalkamera drehst heutzutage, dann hast du nicht das Feeling von Panavision von früher. Nein, nein, nein, natürlich nicht. Dann musst du das eigentlich in Panavision drehen, wie Quentin Tarantino. Und er hat das in diesem Teil gedreht, in Original mit dem Filmstock von damals. Und man sieht es dem Film an. Ich habe es in einem Film im Kino gesehen, wo man das abspielen konnte. Und es war der Hammer. Es sah geil aus, das stimmt. Aber ich glaube, da spielt auch Natur eine große Rolle. Ich glaube, man kann mit digitalen Möglichkeiten ganz viel analog, ganz viel von dem faken, was im analogen Film und was auch so als Unique Feature vom analogen Film betrifft. Ich glaube, es ist genau dasselbe wie mit CDs und Schallplatten. Weißt du, die spielen Leuten CDs und Schallplatten vor und du hast dann diese Snobs, die sagen, es ist nur echt, wenn es von Vinyl kommt, und die erkennen den Unterschied nicht. Und du erkennst auch den Unterschied nicht, ob was komprimiert ist als MP3 mit 320 oder 640 oder whatever. Ja, der Unterschied bei MP3 ist früher stärker gewesen, der ist inzwischen kaum mehr zu hören, das stimmt schon. Also ich glaube, da ist auch viel Snobismus dabei und ich finde digitale Filmtechnik schön. Eröffnet tolle Möglichkeiten. Eröffnet viele Möglichkeiten, ja, sagen wir es so. Und ich glaube, da ist auch viel Vergangenheitsromantisierung dabei, wenn gesagt wird, aber das geht nur in 16. Das geht nur auf 16 Millimeter. Alles andere ist nicht das Echte. Na gut. Okay, Aspect Ratio. Schön. Vielen Dank für die Top 3. Danke für deine Liste. Geil. Dann gehen wir wieder zurück in den Film, wa? Ja. Das war unsere Top 3. Und zu Bertrand Mandigo, der ja auch so einer ist, der sagt, das kann ich nur in 16 mm drehen. Ja. Alles andere ist nicht echt, das muss analog gemacht werden. Ich bin total dankbar dafür. Ich liebe das sehr. Also vielleicht bin ich auch der Snob oder sowas, aber ich finde es geil. Ich habe dir diesen Film gegeben. Wenn, dann bin ich der Arthouse-Snob. Ich mag die Special Effects, die er in diesem Film hat, diese wirklich alten Blenden, die auch ein bisschen cheesy sind, ne, wenn das Gesicht des Kapitäns plötzlich hinter ihnen ist. Alles gut, alles gut. Ich find's total schön, weil er das auch so original dreht und auch das so ein tolles Gefühl macht, wie er das macht. Ich hätte immer Angst, wenn ich sowas machen müsste, live in der Kamera eine Doppelbelichtung, ich hätte unglaublich Angst, dass ich das verhaue und dass das nicht stimmt und so. Ich würde es immer digital drehen, weil ich einfach zu ängstlich bin. Aber wenn er das hinkriegt und sagt, okay, ich weiß genau, was das rausbringt und was es am Ende ist und so muss es dann auch sein, habe ich Respekt vor. Finde ich großartig. Aber jetzt lebt ein Film natürlich nicht nur von seiner visuellen und von seinem technischen Können. Ja. Und damit kommen wir... Das Urteil. Zum Fazit? Ja. Achso, der Jingle, das war ein Zeichen für das Jingle. Ja, natürlich. Wenn ich sage, wir kommen zu und dann musst du einfach nur einspielen. Unser Urteil. Ja, jetzt hast du es selber schon gesagt. Ich gehe davon aus, dass du das davor gespielt hast. Okay, na gut. Also, Johannes. Okay, ich sag vielleicht erstmal mein Urteil und dann kannst du das Ganze, die Stimmung wieder hochziehen. Mein Problem ist, und ich bring's wirklich ganz schnell auf den Punkt, dass Sexualität in diesem Film für mich nur entweder ekelhaft, gewaltvoll, betrunken, rapey ist und dass es für mich keinerlei positiv Gegenentwurf gibt. Und das macht diesen Film für mich echt schwer ertragbar. Der Film hat so viel auf der Habenseite, was so Ästhetik und was auch vielleicht tatsächlich, und darauf sind wir nicht eingegangen, auf die grundsätzliche Erzählweise und Dramaturgie dieses Films. Der ist dramaturgisch sehr gut geschrieben sonst, ne? Es ist halt bloß dieser Unterton, der die ganze Zeit mitschwingt, wo ich die ganze Zeit ein ekelhaftes Gefühl im Mund habe und das will ich nicht. Und deswegen will ich vor diesem Film eigentlich die ganze Zeit flüchten, obwohl ich sehe, was er eigentlich haben könnte. Jetzt bist du drin. Ja, I get it. Ich finde, das ist ein ganz fantastischer Film. Er ist brutal. Er ist definitiv nicht moralisch. Er ist wild, er ist gewalttätig, er ist brutal, er ist düster, aber er hat auch Momente der Schönheit, er hat Momente der Romantik und seine Art, wie er Sexualität darstellt, habe ich an vielen Stellen so wahrgenommen wie du, dass Sexualität wirklich unangenehm und auch als Mittel der Macht und als Gewalttätigkeit dargestellt wird. Aber es gibt halt auch die Szenen dazwischen, wo Sexualität anders dargestellt wird. Und insofern finde ich, es ist ein krass sexueller Film, ja, der sehr viele Facetten von Sexualität beleuchtet und dabei natürlich auch sehr viele düstere, sehr viele dunkle, unangenehme. Es ist ein wilder, surrealer Film. Ein wirklich absurder, bizarrer Film, der mal gruselig ist, mal unangenehm, mal witzig und mal erotisch. Und ich stehe einfach auf so opulenten Scheiß. Und natürlich ist das dabei auch ein bisschen prätentiös und natürlich ist es dabei auch ein bisschen selbstverliebt und Kunstkacke und so weiter. Ich stehe einfach auf diese Opulenz. Und dafür, daran habe ich Spaß. Da können wir uns treffen, bei der Opulenz. Wenn du irgendwann mal noch einen surrealen Film findest, der diese Opulenz hat. Ja. Und vielleicht auch gerne technisch verliebt mit, ich muss das aber alles in 16 mm drehen oder was auch immer oder irgendwie ein geiles Bild hat. Versuch's gerne wieder. Okay. Aber diese sexuelle Gewalt, die da die ganze Zeit drin war, das ist halt leider für mich dann, da war ich dann zu sehr lost in diesem Düsteren. Okay, danke trotzdem danke, dass du ihn geguckt hast und danke für deine Einschätzung und dein dass du das mit uns geteilt hast. Danke dir, dass du mir den Film gegeben hast. Und danke euch da draußen, dass ihr das mit uns durchgemacht habt. Ich bin mir sicher, ihr habt natürlich den Film alle gesehen, bevor ihr uns zugehört habt. Und ihr werdet auch den nächsten Film sehen. Der von Johannes kommt. Genau. Was das nächste Mal? Achso, nein. Nein, ich sag's dir jetzt schon, wir machen einfach mal wieder einen Film aus unserem Publikum. Okay, Publikumswunsch, perfekt. Also wenn ihr wissen wollt, welchen Publikumswunsch von welchem Zuschauer oder welcher Zuschauerin wir hier erfüllen werden, bleibt noch kurz dran, das erfahrt ihr nach dem Jingle. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank, bleibt gesund und munter und schaut euch nicht so viel Scheiß an. Wink, wink. Wir hören uns nächste Woche, bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. So, wir haben da noch was. Ja, ein Publikumswunsch. Wir haben so viele Publikumswünsche. Und ja. Ich weiß, ihr vielleicht sitzen da draußen welche, die wirklich jetzt sehnsüchtig darauf warten, dass ihr Wunsch erfüllt wird. Dennis, wir werden uns kümmern. Wir vergessen euch nicht, keine Sorge. Aber was wir jetzt auf jeden Fall nehmen ist, und zwar, der ist auch tatsächlich etwas jünger als manche andere, die wir noch nicht erfüllt haben. Aber wir müssen auch so ein bisschen gucken, dass es zum Groove passt, unserer Episodenveröffentlichung, wenn das irgendwie Sinn macht. Genau. Viel zu viel Vorrede. Hadi Nasrallah, Entschuldigung, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, hat sich Karus Mäcki-Filme gewünscht und kommt mir damit voll entgegen, weil Karus Mäcki finde ich voll geil. Wir können aber nicht nur Publikumserwünsche erfüllen, die wir geil finden. Thor, das stimmt. Ne? Wir müssen da auch irgendwann mal... Wir haben auch schon einiges erfüllt, was wir nicht so gut finden, oder? Ja, oder wo wir nicht sofort gesagt hätten, okay, das machen wir. Ja. Karus Mäcki ist ein finnischer Regisseur, ein ganz großartiger finnischer Regisseur. Ja. Und das Tolle ist ja, dass Hadi einfach gesagt hat, irgendeinen. Ja. Das heißt, wir können auf das schießen, was wir mögen. Ja. Und wir nehmen den Mann ohne Vergangenheit. Ich habe den Film noch nicht gesehen, ne? Ich dachte, das wäre auch so ein OG-WG-Film. Ich dachte, ich hätte dir den mal gezeigt. Oh, vielleicht gucke ich mir an und denke mir, ach, der ist das. Aber jetzt gerade? Keine Ahnung. Aus dem Jahr 2002. Aki Karus Mäcki, Tragikomödie, Finnland. Es geht im weitesten Sinne um Leben am sozialen Rand, in der Obdachlosigkeit. Okay. In meinem Kopf sehr lange gehaltene Bilder, verschneit und irgendwann sagt mal jemand was und dann wieder lange nichts. Wenig Schnee, lange gehaltene Bilder, viel Rock'n'Roll meiner Meinung nach. Aber okay. Es ist lange her, dass ich den gesehen habe. Oh, ich bin sehr gespannt. Okay, ja gut, dann schaut euch alle den Mann ohne Vergangenheit an von Karus Mäcki, Aki Karus Mäcki und viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao.